Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute zu einem Biertelefonat. Langes her, jedenfalls mit Paddy. Hallo Paddy. Hallo Flo. Ist nicht nur lange her, sondern es ist wirklich das erste Biertelefonat in diesem Jahr. Also es ist verdammt lange her. Ja, ich habe mich ja zwischendurch mal an so einem neuen Format versucht, das Biertelefonat extra, haben wir so einen Effekt eingebaut. Weiß extra, auch nicht warum. Extra. Ja. Extra ohne Paddy. Genau. Das Biertelefonat extra ohne Paddy. Nein, sowas nicht, aber das ist Schwein. Ja nur so ein Format da, wo wir Leute einladen aus anderen Gruppen, um die mal vorzustellen. Heute machen wir so eine Mischung, ne? Also normales Biertelefonat, aber probieren uns auch an so ein paar Kategorien oder Themen, die reingekommen sind. Ja. Ja, wie geht's dir? Och, ganz okay soweit. Also merke ich auf jeden Fall jetzt, wo das Wetter schlechter wird. Geht's ja, wieder typisches Thema mit dem Wetter, aber es ist halt wirklich so, ne? Jetzt, wo es dunkler wird, also früher dunkler wird und kälter, merkt schon, dass es auf die Stimmung drückt, ja. Also so eine leichte Winterdepression hat sich schon bereit gemacht, aber. Echt? Ja. Das liegt jetzt aber nicht an jüngsten Auseinandersetzungen, die wir irgendwie. Ach Ja, nein, mit anderen. Das prallt voll an mir ab. Okay. Mit anderen Vertretern aus der Branche hatten. Das hat meine Stimmung, glaube ich, eher sogar aufgehellt. Ah ja, das belebt ja auch. Bamsenhaltung, ja. Genau. Ja, so ein bisschen habe ich gerade so ein Lanz und Brecht-Gefühl. Hast du das mal gehört, den Podcast von Lanz und Brecht? Ich glaube, einmal. Da sagt dann immer irgendwie Markus Lanz zu Brecht, wo erreiche ich dich gerade, Richard? Und dann sagt er, in der Kaminate oder so. Also irgendwie in so einem Kaminzimmer oder so. Also. Das ist ganz furchtbar. Na gut, Biertelefonat, Kommunistenkneipe. Was haben wir heute vor, Pedi? Ja, wir haben heute eine Mischung an Themen. Wir wollen natürlich einmal so ein bisschen über vergangene Ereignisse sprechen, die jetzt unsere Blase beschäftigt haben, sage ich mal. Dann haben wir auch einige Fragen gesammelt unserer Fans im Vorfeld, die wir aufgreifen wollen. Warum sagst du Fans so komisch? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Fans. Unsere Magst Fans. Magst du die nicht? Doch, ich liebe alle unsere Fans. Ja, natürlich. Das war gar nicht bewusst. Keine Ahnung, das war jetzt nur unbewusst. Gut. Ja, und dann haben wir beide Schlagzeilen mitgebracht. Schlagzeilen des Monats, die wir beide auch diskutieren wollen. Ja. Und wollen wir auch ein bisschen so über Themen sprechen. Auch über so tagesaktuelle, tagespolitische Themen, die jetzt irgendwie ganz Deutschland beschäftigen oder auch darüber hinaus, ne? So, das ist so ein bisschen die Idee. Und das ist der Plan. Mal sehen, wo wir rankommen. Ja, ich frage mich gerade, wie anfangen? Gar nicht so leicht. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also, vielleicht nochmal vorweg, wir haben ja Fragen gestellt und einige Fragen, die gestellt wurden, kommen vielleicht auch in dem vor, was wir jetzt die nächsten Minuten beackern. Ja, wir haben jetzt gar nicht vor, das zu groß zu machen, aber was, glaube ich, viele, die uns verfolgen, die uns zuhören, mitbekommen haben, war, dass wir in eine Debatte über Reform und Revolution verwickelt waren. Ich glaube, Paddy, du hattest privaten Kommentar gemacht und dann hat Marek von 90:1 geantwortet. Daraufhin hast du nochmal über das Thema ein kleines Reel oder kleines Video gemacht, wo du nochmal erklärst. Ja, viel zu lange eigentlich für ein Reel, aber. Ja, hat nicht mal gepasst als Reel, ne, glaube ich. Ein Reel darf, glaube ich, nicht länger gehen als wie viele Minuten? Ich weiß gar nicht. 1:30 oder so, von, glaube ich, über 4 Minuten, aber. Ja. Insofern haben wir es als Video hochgeladen und das hat irgendwie Wellen geschlagen. Hätte ich übrigens in der Form nicht erwartet, aber war so. Und naja, ich meine, das ist ja ein lohnendes Thema, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Leute wollen Beef, so es ist halt. Ja. Ich habe jetzt auch. Ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen bekommen, die gehen nicht so in die Richtung wie, oh, interessant, was hat denn Rosa Luxemburg vor 100 Jahren geschrieben oder erklär mir doch nochmal die Bedeutung der revolutionären Strategie, sondern mehr so, wann trefft ihr euch? So ein bisschen so, als würde Stefan Raab wieder auf Regina Helmich treffen, so ein Gefühl hatte ich. Oder jetzt gerade Mike Tyson mit diesem anderen Typen, wie hieß der? Ich weiß nicht, ich verfolge das nicht. Ja, es gab auch schon Memes, die geteilt wurden, wo es irgendwie darum ging, dass ich mich mit Marek irgendwie bei der nächsten LDL-Demo-Prügele in Berlin. Ja, also darum geht's nicht, das haben wir auch nicht vor. Also keine Sorge, Marek, ich glaube, Marek hat schon keine Chance gegen mich, aber so weit wird es, glaube ich, nicht kommen. Also Mann. So übel ist es auch wieder nicht. Ja, aber wenn wir inhaltlich gucken, macht es Sinn, da sich inhaltlich nochmal mit auseinanderzusetzen? Also ich frage dich so, Würdest du sagen, du hast alles gesagt zur Reform und Revolution, was da wichtig ist? Oder worum ging es in deinem Video? Vielleicht mal kurz und knapp zusammengefasst. Ja, also worum ging's? Ich habe ja schon so ein bisschen in diesem Video erklärt, was der Kontext war. Ich habe ja auf Instagram unter einem Beitrag von 99 zu 1, da ging es um, ich glaube, Parteitag der Linkspartei, Forderungen, sowas wie Reichensteuer und wie man das irgendwie einordnet und dann allgemein das Thema Verhältnis, also wie Kommunistinnen sich verhalten sollten zu solchen Reformforderungen. Ja, und dann in den Kommentarbereich habe ich mich dann eingeklinkt zu dem Thema und habe halt die Meinung vertreten, dass Kommunistinnen natürlich das Ziel haben, den Sozialismus zu erkämpfen, der nur möglich ist letztlich durch einen revolutionären Bruch mit dem Kapitalismus und dem bürgerlichen Staat, aber dass Kommunistinnen auch sich beteiligen sollten an Reformkämpfen und um innerhalb dieser Reformkämpfe oder Klassenkämpfe zu agitieren und ja oder ich habe also ich hab verschiedene Gründe genannt, warum es halt richtig ist, es trotzdem zu tun und warum beides Hand in Hand gehen muss so und Und das ist ja kein Reformismus, ne? Also der Unterschied zwischen der revolutionären und reformistischen Haltung ist ja die, dass wir nicht glauben, dass man dieses System nur bunter anmalen kann, sondern dass es schon einen revolutionären Bruch gab, braucht, ne? Der bricht mit den Eigentums- und Machtverhältnissen und ja, da geht es um Aufbau des Sozialismus und dahin, über den Weg dahin wird gestritten. Und wenn du für Reform innerhalb einer revolutionären Strategie plädierst, dann ist das ja kein Reformismus. So, das wäre, glaube ich, erstmal wichtig, weil so ein bisschen kam ja der Vorwurf, ne? So, so implizit vor allen Ja, das Dingen. war, glaube ich, so ein, auch, ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis war, aber es klang bei Marek so ein bisschen so in dem Video, als ob ich gesagt hätte, dass Kommunistinnen sich einfach so an Reformkämpfen beteiligen sollten, ohne da jetzt irgendwie aufzuklären über die Grenzen von Reformen oder dass man ja letztlich den Kapitalismus als Ganzes abschaffen müsste und so. Das ist natürlich Blödsinn. Also das muss beides Hand in Hand gehen, ja. Also auch, also diese Kämpfe sollten ja genutzt werden dazu, dass Kommunistinnen eben auch ein revolutionäres Klassenbewusstsein befördern und auch gleichzeitig aufzeigen, dass diese Reformen nicht reichen, also während sie an den Kämpfen beteiligt sind, ne? Und vielleicht noch was, was du nicht gesagt hattest, war ja ausdrücklich, also da kam auch von einer ja, reichweitenstarken Influencerin irgendwie ein bisschen so die Darstellung deiner Argumentation, vielleicht auch fehlinterpretiert, weiß ich gar nicht, irgendwie, als würde man nur so Reform und Reform addieren müsste und dann gibt es irgendwann Sprung zum Sozialismus, das ist ja auch nicht gesagt. Also es geht auch nicht darum, irgendwie durch immer mehr und immer größere Reformen in den Sozialismus zu schlittern, sondern nein, natürlich braucht es eine ja, tiefe Umwälzung, also eine Revolution, für die wir plädieren. Ne? Nur es gibt eben Gründe, an diesen Reformkämpfen teilzunehmen. Einmal natürlich auch wirklich den, dass es irgendwie auch zynisch wäre, als Kommunisten, die sich für die Arbeiterklasse einsetzen, jetzt nicht an konkreten Verbesserungen der Arbeiterklasse mitzuwirken. Also es ist eben kein rein instrumentelles Verhältnis, wie ja auch in, glaube ich, so einem zweiten Video uns vorgeworfen wurde. Also als würde es uns gar nicht um die Sache, über die da gefordert wird, also höhere Löhne, bessere Wohnbedingungen, ja, Ausbau von sozialer Sicherung irgendwie, natürlich Ja, unterstützen. Ja. oder so ein bisschen der Vorwurf, als ob wir so ein bisschen durch die Hintertür das Vertrauen der Leute gewinnen wollen und dann so subtil dann irgendwie, ohne jetzt mit klaren Karten zu spielen, darüber die Leute irgendwie instrumentalisieren zu wollen, ja, für irgendwelche revolutionären Zwecke. Das wurde ja auch so ein bisschen uns vorgeworfen. Das war so natürlich auch nicht gemeint. Also, das habe ich auch deutlich gemacht, es geht um beides. Also, es natürlich geht es darum, auch Vertrauen zu schaffen, Verbesserung der Lebensumstände zu erkämpfen von Arbeiterinnen. Schon wie du richtig gesagt hast, wäre ja zynisch zu sagen, wir warten erst auf den Moment, bis die Menschen bereit sind für die Revolution und beteiligen uns gar nicht daran, irgendwie an Kämpfen, wo die Menschen im Hier und Jetzt deren Leben verbessert wird. Aber natürlich geht es auch darum, Bildungsarbeit zu machen und die Leute auch aufzuklären, ne? Das habe ich auch schon gesagt. Also über die Grenzen von Reformen. Aber sorry, du wolltest noch weiter sagen. Ja, nee, das Instrumentelle ist, glaube ich, auch wichtig. Also es ist kein rein instrumentelles Verhältnis, weil uns geht schon auch um die Sache an sich, im Wissen, dass eine Reform nicht das gleiche wie eine Revolution ist. Aber natürlich setzen wir uns ein für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse. Und das sind auch Kämpfe, die wir an sich unterstützen. Aber natürlich, im Unterschied zu Reformisten, ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen, ne, weisen wir immer auch ehrlich und offen in die Begrenztheit dieser Kämpfe hin und dass die grundsätzlichen Probleme, Und auch das, was man vielleicht mal zeitweise erkämpft oder gewinnt, immer bedroht ist durch die Macht- und Eigentumsverhältnisse in diesem Land, die wir überwinden wollen. Also es geht Hand in Hand, ne? Also es ist kein Widerspruch. Was die so dargestellt haben, war ja dann so ein Bild, gerade in dem zweiten Video, als, ja, es war ja, es schwang ja auch so ein bisschen der Vorwurf mit, als wäre das was Unlauteres. So ein bisschen so wie, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen an so einen Hund gedacht, der ist, wenn so Tiere ein Medikament nicht nehmen wollen, ne? So ein Hund oder so. Dann tut man das Medikament in die Leberwurst rein, so, damit er das doch isst, irgendwie so, ne? Und dann geht es ihm besser oder so. Also so ein Bild hatte ich so, als wenn wir irgendwie so sehr paternalistisch, ne? Und dann merken sie schon, wir zwingen sie zu ihrem Glück und so ist es ja überhaupt nicht. Also wir benennen ja schon klar, was wir denken. Natürlich guckt man schon, wo Leute in ihrem Bewusstsein stehen und versucht anzuknüpfen an das, was vorhanden ist. Aber anknüpfen heißt nicht, dass man ihnen nach dem Mund redet oder seine eigenen Absichten verschweigt. Aber es steht halt schon auch im Gegensatz zu einer Theorie, naja, die wir nun mal in einer gewissen Strömung verorten. Ist vielleicht auch nicht wichtig, aber naja, doch. Also, was eben auch vom Gegenstandpunkt vertreten wird, so ein Bild, als wenn Leute einfach nur, ja, sich die richtigen Gedanken machen müssten, die ihnen irgendwie einleuchten und dann zu den richtigen Taten schreiten. Also wäre alles nur eine Entscheidung, ne? Und ja, das sehen wir halt ein bisschen anders. Ja. Ja, ich meine, da haben wir auch eine Folge schon zu gemacht mit Hanasis, ne, wo wir uns schon sehr ausführlich damit beschäftigt haben. Genau, also dass wir halt auch der Meinung sind, dass Klassenbewusstsein, auch revolutionäres Klassenbewusstsein, halt, also auch, aber nicht nur durch die besseren Argumente erzeugt wird oder durch Bildungsarbeit, durch Lesekreise, durch Vorträge, sondern eben auch zum Beispiel durch ja, die Erfahrung von realen Kämpfen, wenn Menschen sich an solchen Kämpfen beteiligen, dass sie da auch gewisse Erfahrungen machen, die auch ihr Bewusstsein prägen, also auf eine progressive Art und Weise prägen können. Ja, und auch andere psychologische Faktoren, die eine Rolle spielen. Auch der ganze Bereich der Kultur, der Kunst, der Gefühle zum Beispiel, spielt ja auch eine Rolle für viele Menschen, ne? Also Musik, Emotionen, die ja auch Menschen beeinflussen können oder politisieren können, radikalisieren können. Also eine große Bandbreite an Faktoren. Und es wäre halt sehr einseitig zu sagen, man reduziert sich halt nur irgendwie auf diese rein rationale Ebene der Argumente. So, das war eigentlich das, was wir sagen wollten. Wir haben ja nicht gesagt, wir sind dagegen, dass wir Menschen jetzt mit Argumenten aufklären oder dass die Menschen irgendwie an sich zu dumm wären oder so, ja, und das nicht verstehen würden oder so, sondern das ist einfach nicht die Realität, dass Menschen nur auf dieser Ebene erreicht werden können. Ja, ich meine, wenn man mal guckt, wie die allermeisten Menschen ja, sich zu Kommunisten entwickeln, die es tun, dann ist es ja selten so, dass jemand einfach nur Argument an Argument an Argument gehört hat und dann denkt, oh Heureka, mir leuchtet das ein, oder wie so jemand da unterm Baum, der da Erleuchtung hat. So ist es ja selten, sondern das ist häufig ein widersprüchlicher Prozess, wo jemand einen Gedanken vielleicht schon richtig findet, an einem anderen noch zweifelt, vielleicht auch was Richtiges und was Falsches gleichzeitig denkt, ne? Oder manchmal sogar schon für das Richtige kämpft. Aus den falschen Motiven, so, ne? Oder so halb falschen Motiven. Und da ist natürlich die Aufgabe von Kommunisten und Kommunistinnen, ja, das Ganze einzuordnen, durch Schulung, durch Bildungsarbeit, was wir ja auch machen im Podcast unter anderem, zu fundieren, ne? Das auch, naja, zu bereinigen von falschen Vorstellungen, die auch zu falschen Ergebnissen führen können. Das sehe ich schon als unsere Aufgabe. Aber dass Menschen erstmal anhand einer konkreten Widerspruchserfahrung oder auch eines starken Gefühls, was sie machen, also viele Leute hören auch erstmal ein Lied oder gucken einen Film, der sie bewegt oder haben konkrete Alltagserfahrungen gemacht und dann treffen sie vielleicht irgendwie auf Kommunisten und denken, naja, die sind ja auch irgendwie an meiner Seite. Und da ist es eben auch wichtig, dass sie die kennen, die Kommunisten aus Kämpfen. Und diese Kommunisten verschweigen dann aber eben nicht irgendwie, sagen eben nicht, nee, aber wir wollen ja hier nur diesen Mietkampf führen oder so. Und dann irgendwann zufällig nach 2 Jahren schieben sie dir mal das Manifest unter, so heimlich. So ist es ja irgendwie nicht, sondern natürlich sind wir offen und ehrlich. Nur ich halte jetzt auch nichts davon, jetzt immer als allererstes ja, mit dem ganzen MEW-Bergen ins Haus zu fallen. Das ist auch nicht hilfreich, glaube ich. Also, Ja, und und vor dann. allem ein Problem ist ja, man kann zwar noch die, also noch so gute Argumente haben, davon sind wir auch überzeugt, dass wir die besseren Argumente haben, aber wenn Menschen einem nicht zuhören wollen, weil man zum Beispiel keinen Bezug hat zur Lebenswirklichkeit der Menschen oder die Menschen einem nicht vertrauen, dann dringt man nicht durch. Also das ist halt auch so ein Problem, ne? Das heißt, es reicht halt eben nicht nur, ja, die besseren Argumente zu haben. Na, ich merke auch ein bisschen, der Satz von Karl Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein, trifft hier auch mal wieder zu, weil diese Theorien, ist so ein bisschen mein Eindruck, ne, die so sehr intellektualistisch sind oder sehr darauf abzielen, dass es eigentlich nur darum geht, die richtigen Erkenntnisse zu machen. Also nur, sage ich, ne? Man muss auch die richtigen Erkenntnisse haben irgendwie. Die kommen ja schon häufig von Leuten, die auch nicht sehr viel Praxis haben. Ich will nicht sagen, dass es auf jeden zutrifft, sondern da gibt es schon eine sehr starke Lesekreisorientierung und eine sehr starke, ja, eine Lust am Debattieren. Also ich sehe schon die ersten wütenden Reaktionen. Ja, aber das ist doch auch Praxis. Kritik zu üben ist doch auch Praxis. Theorie zu machen, Lesekreise organisieren, ist doch auch alles Praxis, Flo. Was laberst du da? Ja, aber interessant ist doch immer, wenn man mit diesen Leuten über Theorie und Praxis diskutiert, lösen sie diese beiden Pole eigentlich immer zugunsten der Theorie auf. So, und sagen, das wäre die Praxis. So, sie würden umgekehrt ja nie sagen, dass das ja, ein Streik oder so den gleichen Wert haben. Also es gibt schon eine Abwertung des konkreten Handelns und eine Überbetonung, ja, irgendwelcher Theoriekämpfe. Und eigentlich gehört das natürlich zusammen. Also ist natürlich schon richtig, dass ein Streik keinen Sinn macht, wenn man nicht versteht, was das ist hier im bürgerlichen Staat und gar keine Ziele hat oder so, ne? Aber, oder nein, ich würde nehme das zurück. Ich würde nicht sagen, es macht gar keinen Sinn. Konkrete Verbesserungen sind schon gut, aber aus kommunistischer Perspektive sollte man natürlich schon irgendwann zur Erkenntnis kommen, was das hier ist, ne? Ja, aber die sehen es ein bisschen anders. Vielleicht ist es unverständlich für Leute, die nicht so ganz wissen, worüber wir reden. Ich kann nur noch mal empfehlen, die Debatte so ein bisschen nachzuvollziehen. Ja, wir haben da ja einiges zu gemacht. Und möglicherweise geht die Debatte auch noch mal weiter. Werden wir vielleicht noch mal einen kleinen Input machen zu Reform und Revolution. Ja, aber für mich wäre wichtig zusammenzufassen: Kommunisten, die für Reform plädieren, sind deswegen keine Reformisten, sondern die betten diese Reform ein in eine revolutionäre Strategie mit dem Ziel der Revolution. Und das ist was anderes als irgendwie, naja, Reform, Reform, Reform, irgendwann kommen bessere Zeiten und so. Und es ist auch was anderes zu sagen, ja, ich frage mich dann immer bei Menschen, die das ablehnen, was denn dann bitte die revolutionäre Strategie sein soll. Also wie stellen die sich das vor? Frage ich mich wirklich. Also Ja, haben dann. das frage ich mich auch die ganze Das Zeit, sagen sie ja. ja nie, das sagen sie ja nie. Ja, Müssen erstmal alle alles verstanden haben, natürlich im Sinne vermutlich dieser grauen Bände. Also bitte nicht sauer sein, aber so ist es dann ja letztendlich doch meistens, zu 90% soll man die dann gelesen haben. Und was machen die Leute dann? Also wirklich, also was ist denn, wenn, was weiß ich, eine kritische Masse der Arbeiterklasse oder des gesamten Volkes oder wie auch immer, 70% denken, Mensch, was der Peter Decker da schreibt oder was ich da in diesem Podcast höre, das finde ich alles richtig. Was machen die denn dann? Revolution. Ja, und Aber dann? dann richtig. Ja, und da finde ich es also ein bisschen albern zu sagen, darüber wollen wir aber nicht reden. Es geht nur um die Kritik und die Negation dessen und derer und daraus ergibt sich die Praxis. Also, das taugt auch nicht so viel. So. Was nicht heißt, dass man sich nicht da über manche Punkte unterhalten könnte. Ich habe dir eben sogar, ich gebe es zu, ich habe eben gesagt, ich verrate nicht was im Vorgespräch, da hat der Gegenstandpunkt einen Punkt oder da habe ich was Interessantes im Gegenstandpunkt gelesen. Das darf nicht an die Öffentlichkeit gelangen, Paddy. Deswegen machen wir lieber weiter jetzt, Wilson. Ja. Sehr, sehr provokant, ja. Ich Ja. wollte da einen Punkt ergänzen, dann sind Ja. wir fertig damit. Also die Erfahrung von praktischen Kämpfen zum Beispiel oder ja, das Eingreifen in Klassenkämpfe, Reformkämpfe, auch wie man es nennen möchte, ist ja auch wichtig, um zum Beispiel theoretische Annahmen zu prüfen, ne? Also es ist ja diese Einheit aus Theorie und Praxis dient ja auch dazu, zu schauen, okay, inwiefern sind denn unsere theoretischen Überlegungen auf die Realität irgendwie übertragbar? Vor allem Strategiefragen natürlich, aber es braucht ja beides, also diese Wechselwirkung, um halt eben auch theoretische Überlegungen zu prüfen anhalb der Wirklichkeit, so, ne? Okay, Absolut. ja, dann haben wir das ja erstmal abgehakt, so. Vorerst. Na, das Und Thema ganz aktuell, ne? Vielleicht kommt noch was, mal sehen. ja. Ja, uns haben so ein paar Fragen erreicht. Da sind wir immer noch in der Sphäre des digitalen Klassenkampfs, nennen wir es mal. Seit diesem Jahr sage ich das immer, ich glaube, weil ich auf dieser Konferenz eingeladen war, wo das so die Überschrift war und das so toll klingt. Damit meine ich, dass natürlich eine bestimmte Form von Aktivismus, Bildungsarbeit und Praxis von manchen auch, nicht nur, halt hier, was weiß ich, auf Social Media, auf YouTube, Instagram und so stattfindet. Und da gibt es ja mittlerweile doch, das ist ja anders als während Corona, so ein paar Kanäle und Größen, ne, die auch einflussreich sind innerhalb der Szene, was weiß ich. Also wir gehören ein Stück weit dazu. 99 zu 1 natürlich, es gibt auch andere Kanäle oder Einzelpersonen, die durchaus eine starke Reichweite haben. Meme-Pages, ne, spielen auch eine gewisse Rolle. Manchmal eine gute, manchmal eine mittelmäßige, finde ich so, aber es ist auch Geschmackssache so. Ja, wie gesagt, verschiedene Podcasts. Und was es auch gibt, sind so ein paar YouTube-Kanäle, die dann sicher auch Podcasts produzieren oder beides machen. Studio Rot, die waren die letzten Tage ja, in den Diskussionen. Was war da los? Ja, sie waren anscheinend sehr blockierfreudig und haben unzählige Leute in Kommentarbereichen blockiert wegen Kritik. Und ich selber habe das jetzt also erst spät mitbekommen. Ich glaube, ich habe erst, ja, ich glaube gestern so richtig davon mitbekommen. Unter anderem wurde auch eine, ja, ich weiß nicht, kann man sie Influencerin nennen, eine linke Influencerin auch blockiert, Prolentin, ne, heißt sie, glaube ich. Ja, also in den Kommentaren wurde einiges kritisiert. Also zum einen meine ich einen Beitrag von John Philipp Kindler, Kann man kennen, ne? aber Das ist ein Comedian, ja. Kabarettist, der viel, ja, viel so Insta-Clips auch gemacht hat, ne? Ja. Ja, der ist Kabarettist und auch mittlerweile Podcaster, irgendwie Influencer und ja, also von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, gab es halt mehrere Kritikpunkte. Ich weiß nicht, ob wir schon darauf eingehen wollen, was die Kritik war, oder jetzt erstmal nur den Kontext, was jetzt passiert ist. Und es gab auf jeden Fall eine große Aufregung, auch viele Memes dann Ja, also ich über glaube, ich. Studio Rot, über die ganzen Ja, ohne dass wir uns jetzt vielleicht zu Blockierungen. tief in diese Sphären dieses Internetkriegs begeben, ist, glaube ich, schon wichtig, grundsätzlich mal zu sagen, was so die Kritik an denen war von verschiedenen Seiten, die ich auch nachvollziehen kann. Die hat jetzt vielleicht nicht was mit dem konkreten Blockiergrund zu tun, aber da ging es ja auch sehr stark um eine, naja, Nicht-Positionierung zum Nahostkonflikt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Kann man das so nennen oder geht es noch darüber hinaus? Also von dem, was ich mitbekommen habe, ja, was zum einen die Kritik, genau, dass das Thema ausgeblendet wird, dass es aber auch durchaus in der Redaktion auch antideutsche Einflüsse geben soll. Ich bin da nicht ganz drin, aber das ist jetzt auch mein Stand, vor allem, dass sie sich also entweder gar nicht äußern dazu oder ganz schlimme Position vertreten, ne? Ja, also ich bin auch jetzt kein Experte für Studio Rot und will jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich das alles gesehen habe oder alles beurteilen kann. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass die sich bemühen, naja, auch ein Stück weit so eine linksliberale Debatte zu Bubble zu bespielen, den Mainstream zu erreichen. Der Anspruch, jetzt breitere Massen zu erreichen, der ist ja erstmal nicht schlecht, den würde ich gar nicht kritisieren. Die Frage ist nur, zu welchem Preis macht man das? Und da war mein Eindruck, ist natürlich ein Stück weit jetzt schon eine Unterstellung und Interpretation von mir, das sage ich dazu, dass so ganz heikle Themen, so ein bisschen wie die Linkspartei das auch gerade macht, bei ihrem Parteitag, irgendwie so ein bisschen abmoderiert werden oder so, ach, alle haben Schuld, das ist doch schlimm, wenn Leute sterben und so. Also, ja gut, das stimmt auch, natürlich ist es schlimm, wenn Leute sterben, so. Das ist aber natürlich aus marxistischer Sicht oder auch nur aus kritisch-linker Sicht jetzt zu einer so brennenden Frage der Zeit keine Position oder die man so einnehmen kann, so. Und mein Eindruck war, dass zum Genozid in Gaza vom Staat Israel an den Menschen dort, also keine Position bezogen wird, keine konkrete. Sicher gibt es da, vielleicht gibt es da irgendeinen Kommentar oder so, ich weiß es nicht. Und dass, wie du schon sagtest, in der Redaktion oder Umfeld auch Leute tätig sind, die mit auch antideutschen Kulturschaffenden im weitesten Sinne oder Aktivisten zu tun haben. Ja, und ich finde so diese Nichtbefassung, wir sagen mal lieber gar nichts dazu, weil wir wollen es jetzt auch nicht mit unserem, was weiß ich, palästinasolidarischen Publikum anlegen, ist ja schon ein großes Thema. Aber auch nicht unsere vielleicht Geldgeber oder so verärgern. Also ich glaube, das ist auch alles sehr über Ecken so ein bisschen mit der Partei Die Linke verbandelt, weil die Akteure haben auch teilweise Jobs bei der Partei Die Linke so. Ja, oder klar, jemand wie John Philipp Kindler, der dann als Kabarettist auftritt und auch einen gewissen Ruf zu verlieren hat, der wird sich dann auch zweimal darüber nachdenken, ob er dann, also wie offen er dann irgendwie Kritik übt an Israel. Aus rein ja, ökonomischen Gründen dann, ne? Ja, aber ich muss sagen, es ist ein bisschen so, man muss sich dann auch ein bisschen entscheiden, ne? Also es ist ein bisschen so, als hättest du Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er, was weiß ich, eine linke Zeitschrift gemacht. Podcasts gab es ja noch nicht und so, ne? Und YouTube. Und sagst, naja, ich sag mal nichts zum Vietnamkrieg. So irgendwie. Oder sag, ja, ist alles schlimm. So. Und die Amerikaner, naja, wer weiß, vielleicht haben die auch ihre Interessen oder was weiß ich irgendwie so. Und Ja, dann und so. es ist vor allem auch ein sehr großer Irrglaube, den finde ich halt auch bei einigen Linken, die auch gar nicht unbedingt antideutsch sind, oder vielleicht sogar auch sympathisieren mit so pro-palästinensischen Positionen, aber die glauben, ja, das war lieber, dass du nichts sagen, also vermeintlich neutral bleiben, so, oder beide Seiten sehen. Also zu glauben, das wäre möglich, das ist ja echt ein großer Irrglaube. Also auch das ist ja eine Position, die man bezieht. Also selbst wenn man kein, also selbst wenn man sich nicht äußert zu diesem, ja, zu dem Genozid, zu diesem Unterdrückungsverhältnis, bezieht man ja Positionen durch die Passivität letztlich. Also für den Unterdrücker oder für die Seite, ja, die halt eben die Bevölkerung in Gaza, in Palästina unterdrückt, und das ist halt Israel. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, eine ziemliche Illusion zu glauben, man kann sich irgendwie aus der Affäre ziehen, indem man sagt dazu gar nichts, ja. Oder beide Seiten sind irgendwie gleich schlimm, so. Und um das auch zu sagen, wir haben natürlich Verständnis dafür, wenn Leute, die auch ihr Geld verdienen mit dem, was sie da machen, ja, ihre Schwierigkeiten haben. Aber das ist dann schon irgendwann das Problem, finde ich, wenn dein Aktivismus warenförmig wird. Ne? Also dein, also ich finde irgendwie, ich verstehe zwar das, also wenn so ein Musiker zum Beispiel, der vor allem darüber bekannt ist, dass er politische Musik macht und dadurch auch groß wird. Ne? Ich habe jetzt gar keinen, also es gibt vielleicht konkrete Beispiele, aber ich will gar nicht auf irgendwas hinaus gerade, aber jetzt mal fiktiv gesagt irgendwie, dann wird natürlich der Aktivismus auch ein Stück warenförmig oder auch ein Stück weit gerät in ökonomische Abhängigkeit. Ich kann individuell verstehen, dass es schwierig ist, wenn du Konzerträume gebucht haben möchtest zum Beispiel oder ja, was weiß ich, irgendwas verkaufen möchtest, viel geklickt werden möchtest, so. Andererseits geht da der Opportunismus natürlich auch los, wenn du dann keine Position mehr beziehst oder dich irgendwie selbst zensierst und so weiter. Und das kann man denen mindestens schon ein Stück weit unterstellen, wobei ich nicht genau weiß, was sie darüber überhaupt denken. Also was Jean-Philippe Kittler jetzt wirklich denkt, sagt er nicht so richtig. Vielleicht könnt ihr mich korrigieren, vielleicht hat er auch was dazu gesagt, was ganz schlimm ist oder ganz okay. Dann schreibt es bitte in die Kommentare oder sagt uns das. Weißt du da mehr, Paddy? Nee, also ich weiß nichts von seinen Positionen dazu. Also es ist auch mein Stand, dass da bisher Was zumindest nichts okay kam. sein muss, ist, wenn man denn von so einer Bubble auch ein Stück weit lebt oder sich als Teil der linken sozialistischen Bewegung, kommunistischen Bewegung sieht, irgendwie, dass da Kritik kommt. So. Und dann irgendwie hunderte Leute blockieren. Also ich hörte heute von Hunderten, ob die Zahl stimmt, weiß ich nicht, aber es waren wohl sehr, sehr viele. Also man kann ja auch die Kritik nicht teilen oder sagen, ja, ich finde die Kritik irgendwie falsch oder dumm oder so. Aber deswegen Leute zu blockieren, das ist halt ein Unding, ne? Was Also anderes wir ist es blockieren vielleicht ganz selten Leute, oder? bei eindeutigen Hasskommentaren, vor allem von Faschos. Ich finde, da kann man auch Ausnahmen machen, ja, völlig klar. Aber wenn es quasi so innerhalb der eigenen Bewegung, aus der eigenen Bewegung kommt, und da Kritik geübt wird an Inhalten, an Argumenten, dann finde ich auch, dass es echt schon ein krasser Move ist, dann so viele Leute zu blockieren. Ist ja auch ein Zeichen von Schwäche und Unsicherheit, ne? Also ich meine, wie oft blockieren wir Leute? Also das kommt wirklich sehr selten vor. Also es gibt manchmal so natürlich so. Viele denken, wir blockieren Leute, aber oft ist es einfach so, dass bei YouTube-Kommentare verschluckt werden aus irgendwelchen Tatsächlich, Gründen oder ja. gelöscht werden. Und das machen wir wirklich nicht mit, also das machen nicht wir, ne? Nur um es mal deutlich zu machen. Wir löschen Macht die wirklich fast nie Agentur. Kommentare. Nein. Ja, es ist die Agentur, ja, die Agentur, genau. Nee, auch nicht. Und auf Insta, also es gibt natürlich so Bots manchmal oder irgendwelche kommerziellen Geschichten. So, die dann so anfragen, die haben wir auch mal blockiert. Oder es gab auch schon Faschos oder Leute, die wirklich total destruktiv waren und nur trollen wollten. So. Oder Schwachsinnsnachrichten uns geschrieben haben und uns verarschen oder so. Ja, da haben wir auch schon mal jemanden blockiert. Aber ansonsten machen wir es gar nicht. Und ich finde das unsouverän. Also auf inhaltliche Kritik sollte man inhaltlich antworten. Und naja, und dann wird ja vielleicht auch kenntlich, ob man sich außerhalb einer kommunistischen Position vielleicht ja, bewegt. So, und ich finde, ja, dann soll man das halt sagen, wenn man der Meinung ist, Israels Vorgehen zum Beispiel ist richtig oder berechtigt oder so, dann würden die Fronten zumindest geklärt sein. Also wenn sie dafür kritisiert werden, auch von Polentin heißt sie da, ne, dann ist das, also da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist kein Grund, sie zu blockieren. Ihre Kritik an sich jetzt, es gab dann ja so ein anderes Video, vielleicht gehen wir mal dahin über, oder wo es um das Thema ging, naja, es gibt auch diese Parole, Antifa heißt Wohlfahrtsstaat. Jean-Philippe Kindler hat das noch ein bisschen anders gesagt, ne? Ja, also Antifa heißt. er sprach von Antifa heißt Armutsbekämpfung, aber es ist eigentlich dieselbe Idee. Ich glaube, Antifa heißt Wohlfahrtsstaat, wurde ursprünglich so aus dem Umfeld des Jacobin-Magazins geprägt, ich glaube von Ines Schwertner. Also so linke Sozialdemokraten, Links-Keynesianisten. Genau. Ja, und da hat er so die These vertreten, dass wenn man konsequent Faschismus oder den Rechtsruck bekämpfen möchte, dass man vor allem die sozialen Ursachen oder ökonomische Probleme, die anpacken müsste und dass deswegen Antifaschistinnen und Linke ja vor allem für eine Bekämpfung von Armut zum Beispiel einstehen sollten, ne? Höhere Löhne und sozusagen die sozialen Ursachen für den Rechtsruck bekämpfen sollten. Also da würde ich sagen, daran ist nicht alles falsch, aber das ist doch sehr verkürzt und vor allem auch, und es gibt so ein paar Leerstellen, finde ich, in dieser Analyse. Und vor allem bewegt sich das, so wie ich das verstehe, alles so ein bisschen im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft. Ne? Das ist schon eine sozialreformistische Vorstellung. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber trotzdem sagen, dass selbst mit der These, ich glaube, Jean-Philipp Kinter immer noch weiter links steht als leider ein großer Teil der Antifa-Bewegung, die einfach der Meinung sind, irgendwie Faschismus sei moralische Boshaftigkeit. Ja, oder auch linksliberal, die der Meinung sind, ja genau, das Dummheit. Sind einfach die dummen, bösen Deutschen, die einfach nur ja Rechte wählen, weil sie irgendwie moralisch verkommen sind und schlechte Menschen sein, ne? Und wir müssen ja alle nur zusammenhalten als gute Demokratinnen gegen die bösen Rechten. Also ich finde, da ist er schon noch weiter. Das finde ich erstmal gut. Vielleicht noch mal ganz kurz, um das zu verbinden. Also Polentin hat da eine Kritik dran geschrieben und ist, glaube ich, daraufhin blockiert worden. Ich weiß nicht, ob deswegen oder weil es ihm dann zu viel wurde mit der Kritik. Das ist so die Genese, so kommen wir drauf. Aber die Kritik, die sie geschrieben hat, fand ich übrigens nicht so gut. Also da hätte ich meinerseits, aber da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Das kann man ja nachlesen und sich seine Gedanken dazu machen. Vielleicht sagen wir, was wir dazu denken. Also zu dem, was John Philipp Kindler da sagt. Ja, also erstmal die Beobachtung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Rechtsruck und der ökonomischen Unsicherheit von weiten Teilen der Bevölkerung, vor allem der Arbeiterinnenklasse, steigende soziale Ungleichheit, zunehmende Armut, also Sparpolitik oder auch also die Folgen von Sparpolitik oder neoliberaler Politik. Ich glaube, das ist erstmal eine richtige Beobachtung. Und ich finde, also im Kern, ja. Und ich finde es auch wichtig, darauf hinzuweisen, auf diesen Zusammenhang. Weil das oft nicht getan wird, vor allem so linksliberalen Kreisen, wie gerade schon erwähnt. Ja. Überhaupt, dass ökonomische Kategorien also die Grundlage sind für vieles. Ne? Und dass es irgendwie um einen Markt der Meinung gibt, wo Menschen böse Sachen denken und machen oder gute Sachen machen und denken. So, also das ist ja schon erstmal gut. Also man sagt, naja, es hat schon was mit Ökonomie und sozioökonomischen Strukturen zu tun. Sorry, hab ich unterbrochen. Nee, alles gut. Ich mache jetzt keinen Vortrag alleine, sondern es soll ja ein Dialog sein zwischen uns. Mhm. Ein Biertelefonat. Ja, obwohl wir Cola trinken, also ich jedenfalls. Du heute. Ich trinke alkoholfreies Bier. Mann, wo sind wir angekommen? Wir sind echt peinlich geworden. Naja, du bist ja auch älter. sagst du ausgerechnet, ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Wo waren wir nochmal? Naja, dass du gesagt genau, hast. Genau, das Video von Jean-Philipp Kindler. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, es ist natürlich ein bisschen verkürzt. Also ich weiß halt jetzt auch nicht, zum Beispiel, was konkret daraus folgt für ihn. Also er deutet so ein bisschen an, zum Beispiel, dass auch Kapitalismus das Problem sei. Also es deutet sich schon sowas an wie ein gewisser Antikapitalismus in seinen Thesen. Aber es bleibt halt sehr schwammig. Und ja, genau, da muss man halt auch ansetzen mit der Kritik. Aus marxistischer Sicht, dass es halt nicht reicht. Also es reicht halt nicht, nur innerhalb des bürgerlichen Systems für mehr Sozialstaat einzustehen, für höhere Löhne, sondern letztlich muss der Kapitalismus als Grundübel oder als Grundursache für den für Faschismus oder für den Rechtsruck ja überwunden werden. Da müsste man aber wahrscheinlich erstmal erklären, warum der denn eine Ursache für den Rechtsruck darstellt. Vielleicht noch der Kommentar irgendwie. Natürlich ist es so, wenn also Ressourcenverteilung knapper ist, weil der Staat das so organisiert oder dieses System so organisiert, weil einige sich enorm Reichtum anhäufen durch mehr Ausbeutung, dadurch, dass der geschaffene Mehrwert immer mehr zugunsten der Reichen eingezogen wird und zu Ungunsten der Ärmeren. Und auch, dass der Staat sich immer mehr so organisiert, dass von dem teils erkämpften, teils so zur Verfügung gestellten Sozialstaat übrig bleibt. Ne? Also die ganzen Diskussionen von März und so kommender Kanzler wahrscheinlich, irgendwie Bürgergeld auch bald ganz abzuschaffen, überall zu kürzen und dafür alles in Deutschlands imperialistische Großprojekte zu stecken, also Militär und so weiter, ne? Oder Vergünstigung für reiche Milliardäre und Großkonzerne irgendwie. Das führt natürlich dazu, dass die Ressourcen unten oder in der Breite der Gesellschaft knapper werden. Und da könnten die Leute jetzt ja auch auf die Idee kommen, naja, wir verbünden uns und agieren irgendwie gegen die herrschende Klasse oder gegen die da oben, jetzt mal ganz platt gesagt so. Und da haben natürlich in solchen Zeiten die Herrschenden immer ein Interesse an allen Ideologien, an allen Spaltungslinien, die sich so anbieten. Und eine klassische Spaltungslinie ist eben, naja, gegen die Dazugezogenen, die Dazugekommenen zu wettern, ne? Die ja natürlich, Rassismus, ja. Rassismus, die natürlich ja auch in, zum Beispiel Wohnungsnot, in Zeiten von Wohnungsnot, die Lage in prekären Vierteln vor allem natürlich verschärfen, weil die Konkurrenz steigt. So, und dann Hass auf Ausländer zu schüren oder, naja, es wird auch manchmal so ein Generationenkonflikt aufgemacht, den es so ja gar nicht gibt, ne? So, irgendwie demografischer Wandel und deswegen irgendwie müssen wir die Renten kürzen, sonst haben hat die jüngere Generation keine Rente mehr. Anstatt einfach mal zu sehen, wie viel Reichtum es gibt in der Gesellschaft, dass natürlich jeder eine sichere Rente haben könnte. Sehr Schwachsinn. So, das sind so die üblichen Mechanismen. Und naja, gut, das ist dann eher die Grundlage, rechte Parteien zu wählen. Aber es fällt auch immer noch ein bisschen zu verkürzt. Ich meine, sie könnten ja auch linke Parteien wählen. Warum machen sie es eigentlich nicht? Ja, also das hat natürlich auch viel mit Linken zu tun und Kommunistinnen, die auch viele Fehler machen, ja. Also dass sie es halt nicht schaffen, anscheinend in den Augen eines Großteils der arbeitenden Bevölkerung als eine vertrauenswürdige, glaubwürdige Alternative wahrgenommen zu werden. Da gibt es auch viele Gründe, warum das so ist. Aber ja, es ist natürlich kein Automatismus. Also es ist nicht so. Aber das habe ich auch so nicht verstanden bei Jean-Philippe Kinter, muss ich sagen. Also das ist so im Sinne einer Veredelungstheorie, also zu denken, dass oder dass automatisch nur aufgrund von sozialen Verschlechterungen der Lebensumstände der Menschen, die Menschen dann automatisch dann zu Rechten werden oder so. Stimmt es denn umgekehrt das Argument, was er sagt, dass in Zeiten sozialer Sicherheit, also bei einem ausgebauten Wohlfahrtsstaat, ja, Rechte schlechtere Chancen haben? Man könnte jetzt sagen, es gab ja auch rechte Wohlfahrtsstaaten. Ja. Also die mischen das immer so, ne? Also die PiS-Regierung in Polen, kennst du ja, glaube ich, ein Ja, bisschen, was da so passiert ist. ja. Die hat jetzt keine total soziale Politik gemacht, das wäre auch falsch, das so darzustellen, aber sie haben Nee, natürlich es stimmt einen natürlich. Also, Teil. ja. Also auch Rechte, also es gibt auch Rechte, die durchaus eine in Anführungsstrichen sozialere Politik machen. Also jetzt nicht in unserem Sinne, also keine sozialistische Politik, die wirklich die Eigentumsfrage stellt oder wirklich weitreichend ist. Aber ja, es gibt halt auch Rechte, wie du schon meintest, zum Beispiel auch in Polen, die PiS, die durchaus versucht, da auch mit sozialen Verbesserungen auch bei den Menschen zu punkten. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Also wenn die Rechten dann eigentlich mit solchen sozialen Themen dann die Menschen überzeugen, was ja eigentlich so eins der Kernthemen von linken und kommunistischen Kräften immer war oder sein sollte eigentlich, ne? Wobei, wenn man dann hinguckt, ich weiß jetzt nicht, wie es in Polen war, dann sind solche Gesetze ja häufig auch so maßgeschneidert, dass es bestimmte Gruppen häufig auch ausschließt, ne? So Einwanderer oder so. Das ist ja häufig auch so bei der Art von Sozialpolitik, die Rechte machen. Ich meine, es gibt in der AfD ja auch so einen, na, ich würde ihn mal nennen, sozial, ja, vielleicht sozialfaschistischen Flügel fast schon, der ja tatsächlich sogar in Abkehr zum Neoliberalismus und sozialstaatliche Forderungen erhebt, die natürlich aber ja Migranten oder auch bestimmte andere Teile der deutschen Bevölkerung, die man als Last empfindet, zum Beispiel Behinderte, da gibt es ja konkrete Aussagen, ne, die ja irgendwie nichts zurückgeben können, ausschließt. Also die Konzepte gibt es schon, wohlfahrtsstaatliche Konzepte irgendwie. Insofern ist es, glaube ich, auch schon wichtig, dass Sozialismus nicht einfach nur mehr Wohlfahrtsstaat ist, wobei ich nicht gegen den Wohlfahrtsstaat bin, ne? Also es gab ja auch schon Sozialist, also das Wort passt vielleicht nicht, aber auch sozialistische Staaten, ich bin auch nicht gegen Staaten, muss man anscheinend dazu sagen, bei den Debatten irgendwie. Also erstmal, also auch sozialistische Staaten waren natürlich Sozialstaaten. So, also die ein sehr umfassendes soziales Netz, wobei von Netz würde ich gar nicht reden, die Gesellschaft war gar nicht so strukturiert, dass Leute in irgendein Netz fallen. Also die Grundlage für bestimmte soziale Phänomene wurde entzogen. Und trotzdem gab es natürlich ja, im Bereich Gesundheitsvorsorge, Bildung, Wohnungspolitik, Förderung von Familien oder Menschen mit bestimmten Schwierigkeiten, ne, die ja auch nicht mit dem Verschwinden des Kapitalismus sofort weg sind, ein weit ausgebauter Staat. Also das ist schon etwas, was DNA von Kommunistinnen ist. Ne? Also Ja. Ja, und auch historisch, also selbst auch in bürgerlich-kapitalistischen Staaten, ob jetzt bei uns oder auch in anderen, die jetzt immer noch kapitalistisch sind, aber trotzdem, ja, wo die Arbeiterinnenbewegung auch gewisse soziale Verbesserungen erkämpft hat oder auch ein oder sozialstaatliche Errungenschaften, das sind ja durchaus auch Erfolge, die man anerkennen kann. Auch wenn sie natürlich zu weh, also nicht genug sind oder nicht das System an sich in Frage gestellt haben oder auch vielleicht dazu beigetragen haben, Widerstand einzuhegen. Aber erstmal hat es ja durchaus ja dazu geführt, dass das Leben der Menschen verbessert wurde und vieles davon ist weggefallen. Also auch von der kämpfenden Errungenschaften, die es mal gab. Ne? Also seit der neoliberalen Wende 80er, 90er, vor allem in Deutschland, dann seit der Agenda 2010-Reform, Hartz-IV-Reform, ist vieles dann zerstört worden, was erkämpft wurde, was auch mit dazu beigetragen hat, also für ganz viel Wut bei Menschen, also die Zunahme von ökonomischen Unsicherheiten, Entfremdungstendenzen, ja, also zwischen der Bevölkerung und der Politik und Insofern gibt es natürlich einen Zusammenhang zwischen Aufstieg rechter oder reaktionärer Parteien in Zeiten sozialer Unsicherheit, also Wegfall von sozialen Sicherungssystemen. Aber ich würde sagen, Antifaschismus, also aus kommunistischer Sicht, ist schon noch mal ein bisschen mehr. Also wir sind ja als Marxisten davon überzeugt, dass wenn man, naja, antifaschistische Politik macht, das immer verbindet mit einer grundsätzlichen Kritik an diesem Gesellschaftssystem. Also die Grundlage für Faschismus, der ja auch nur eine Form bürgerlicher Herrschaft ist, ne, war ja immer diese bürgerliche Gesellschaft. So, sie haben ja, also es geht schon darum, die ökonomischen Ursachen für Faschismus zu beseitigen. Und deswegen kann sich das eigentlich nur verbinden mit dem Kampf gegen den Kapitalismus und einfach. ja, und vor allem halt, also die Klasse zu enteignen oder zu entmachten, die ja ein Interesse daran hat, in einer Krisensituation des Kapitalismus faschistische Bewegungen oder Parteien an die Macht zu bringen. Das war ja historisch oft der Fall. Also ob jetzt in Nazi-Deutschland, in Deutschland, in Chile 1973 oder in Spanien. Also wenn sozusagen die herrschende Klasse im Kapitalismus ihre Macht bedroht sah, hat sie immer auf den Faschismus zurückgegriffen als letzte Bastion sozusagen, ne? Und solange diese Klasse existiert, die herrschende Klasse, die Kapitalistinnenklasse, besteht immer die Gefahr dieser faschistischen Machtübertragung oder dass die bürgerliche Demokratie sich in eine faschistische autoritäre Richtung entwickelt sozusagen. Und genau deswegen kann wirklich Antifaschismus immer nur revolutionär sein und konsequent sozialistisch. Ich gucke gerade noch mal bei der Kritik, die Ponentin da geschrieben hat, ob es dazu noch was zu sagen gibt, weil das ja Anlass war, ne? Gar nicht, weil ich jetzt so viel zu ihr sagen will, aber das war ja Anlass für Diskussionen. Sie schreibt jetzt hier, das wäre noch mal ein Schritt zurück, was du gesagt hast, ist natürlich der Kern, ne? Aber eben waren wir ja bei der Spaltungslinie noch der Herrschenden, ne? Zum Beispiel den Ausländer oder ja, bestimmte Gruppen in der Bevölkerung als Spaltungslinie benutzt. Und sie schreibt hier, der Sündenbock-Punkt ist schon ein guter Ansatz, aber du überspringst komplett das nationalistische Bewusstsein der Leute, aus dem die Sorge nicht primär um den eigenen Materialismus, sondern um die Nation entspringt und daraus dann der Schritt nach Schädlingen für die ansonsten ja so wunderbare Nation, in der jeder bekommt, was ihm zusteht, zu suchen. Ja, abgesehen von dem Sound. Aber gut, das überspringe ich mal irgendwie. Weiß ich jetzt nicht, ob das Bewusstsein. Also natürlich gibt es Nationalisten, keine Frage. Also es gibt Nationalisten, gar keine Frage, die sowas wirklich denken. Die wirklich auch denken. Ja, das sind Schädlinge und die stören hier und wenn die weg wären, dann würde das System irgendwie funktionieren. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das Massenbewusstsein der Arbeiterklasse irgendwie die Sorge um die Nation wäre oder so. Das gibt natürlich wirklich Leute, die den Staat irgendwie verwechseln mit so einer Art Solidargemeinschaft, die sich irgendwie um alle kümmert. Das gibt es, klar. Ich weiß nicht, Begriff Nation finde ich da ehrlich gesagt nicht so ganz passend, aber wie gesagt, das ist dann wieder so eine Kategorie aus dieser bestimmten Strömung so. Aber sagen wir mal, die den bürgerlichen Staat wirklich verwechseln mit einer Veranstaltung, die für sie irgendwie gemacht ist, ne? Der nur irgendwie besser organisiert werden muss. Ich glaube aber, dass Leute vor allem in ihren ganz konkreten Lebenssituationen stecken und häufig gar keine Antworten haben auf das, was passiert und dass die unmittelbaren Lebenserfahrungen viel näher sind als das große Ganze, wenn es vielleicht auch an politischer Bildung fehlt oder einem vernünftigen, überzeugenden Angebot. Eben weil man Kommunisten zum Beispiel nicht ausreichend in Reformkämpfen erlebt oder als jemanden, dem man vertrauen kann, die irgendwie präsent sind. Dann ist natürlich so eine Propaganda auch anfälliger, das würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass die Leute jetzt alle so ein nationalistisches Bewusstsein haben, auch wenn es das gibt. Aber, also ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähnlich. Also, es mag durchaus also viele Leute geben, die jetzt in Zeiten dieses Rechtsrucks oder auch in der Arbeiterinnenklasse so nationalistische Positionen, Ideologien aufsaugen und dann vertreten. Also die Idee, dass, ne, es gibt keine Klassen, sondern wir sind irgendwie ein Volk, eine Nation, über Klassengrenzen hinweg und das ist ein Problem, aber zu sagen, also ich würde aber trotzdem sagen, dass das sehr oft auch eine materialistische Grundlage hat, ja, also das oder auch Rassismus zum Beispiel, also der Nährboden dafür ist sehr oft vor allem bei Menschen aus der Arbeiterinnenklasse die direkte Erfahrung von ökonomischer Unsicherheit, ob auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, dass Menschen merken oder auch beim Einkauf im Supermarkt, ja, durch Inflation, also es gibt ganz viel Angst vor ökonomischem Abstieg und ganz viel Wut auch darüber, über die Armut und Ausbeutung. Und dann wird aber sehr oft der Schluss gezogen, ja, es sind die Ausländer, die schuld sind, es sind die Flüchtlinge, die stehlen mir ja was oder wenn die weg sind, dann geht es mir besser. Oder zum Beispiel auch sowas wie das Gefühl der Vereinzelung, was ja sehr stark ausgeprägt ist im Kapitalismus, Entfremdungs Erfahrungen von vielen Menschen. Da gibt es ja dieses große Bedürfnis bei ganz vielen nach, ja, dass man Teil ist einer größeren Gemeinschaft, nach Gemeinsinn. Und da sind natürlich auch oft so Ideen von Nationen, eines nationalen Kollektivs irgendwie attraktiv. Aber dahinter steckt ja sehr oft auch dann auch eine ökonomische, Grundlage, sage ich mal, ja. Also die Entfremdungserfahrung, Kapitalismus zum Beispiel. Und deswegen, ich finde, das kann man einfach nicht trennen. So. Natürlich, glaube ich, es wäre auch zu einfach, und das darf man auch nicht machen, den Fehler, es wäre zu einfach zu sagen, es würde ausreichen, wenn es den Menschen einfach nur ein bisschen besser gehen würde, oder wenn es den Menschen besser gehen würde, dann würde quasi automatisch daraus schon, dann würden diese ideologischen Prägungen dann verschwinden. Ich glaube, so einfach ist es natürlich auch nicht. Es muss beides Hand in Hand gehen und man darf auch Menschen, die solchen Positionen anhängen, auch nicht irgendwie. Darf sie auch nicht wie kleine Kinder behandeln oder nur mit Samthandschuhen anfassen, sondern auch als erwachsene Menschen ernst nehmen, die auch durchaus Positionen vertreten, die falsch sind, wo man dann auch offen Kritik üben muss und so. Aber ich finde, das kann man nicht trennen von den ökonomischen Verhältnissen, unter denen solche Ideen dann blühen und dann Nährboden finden. Und natürlich werden sie in der Regel schlechter, also schwächer, diese Position, wenn Menschen abgesicherter sind. Das alleine ist aber aus meiner Sicht jetzt kein marxistischer Antifaschismus, ne? Jetzt und trotzdem soll man für bessere soziale Absicherung sein. Also ihr schreibt dann noch so sinngemäß irgendwie eure Forderungen nach, was weiß ich, mehr Bürgergeld oder was weiß ich, einem anderen Sozialstaat oder einem besseren Gesundheitsversorgung, sagt sie vielleicht nicht wörtlich, aber das meint sie so ein bisschen damit. Ja, das wäre nur eine Verwaltung des Kapitalismus. Man braucht aber eine grundlegende andere Gesellschaft, so sinngemäß irgendwie, und muss eben den Nährboden entziehen. Und da würde ich schon zustimmen. Da würde ich schon zustimmen. Und trotzdem, ja, und trotzdem ist es, glaube ich, falsch, deswegen diese Forderung nicht auch zu teilen. Also es kommt ein bisschen auf die Forderung drauf an, ne? Jetzt 10 Euro mehr Bürgergeld finde ich jetzt auch keine. Also ich gönne jedem 10 Euro mehr, aber das ist jetzt natürlich nicht irgendwie die Parole oder so. Ja, und trotzdem muss ich sagen, also wie gesagt, ich teile die Kritik an Schuljo Roth jetzt mit den ganzen Blockierungen von Leuten und so und Ist auch einzelne Kritikpunkte an den an dem John Philip Kindler Video und auch, dass sie so schweigen zum zum Israel-Palästina-Thema. Aber so ganz habe ich nicht verstanden, warum sich so viele Leute jetzt an diesem Video so aufgehangen haben. Also vor allem jetzt an diesem Antifa heißt Armutsbekämpfung. Also das fand ich dann doch ein bisschen, weiß ich nicht, also so. Ich fand das so ein bisschen das falsche Thema. Ich fand das ein bisschen das falsche Thema, weil es ist ja, echt, nicht ja. Echt nicht der kontroverseste Take von ihm. Also man kann ihm natürlich immer vorwerfen, naja, das ist aber alles, du redest zwar immer davon, Kapitalismus ist blöd, aber deine Forderungen bewegen sich dann eigentlich doch innerhalb, immer in dessen, was hier in der BRD noch möglich wäre. Du sagst nie was über das hinaus oder so, aber das war ja gar nicht die Kritik. Die haben das ja immer im Moment total, die hat das ja total getriggert, diese Aussage. Und ich finde jetzt erstmal die Forderung nach einer besseren sozialen Absicherung, auch um die Rechten zu schwächen, auch wenn das natürlich ein bisschen dünn ist, ne, und auch ein paar Widersprüche in sich enthält, auch nicht so furchtbar schrecklich. So. Nee. Ich würde ihn auf jeden Fall kritisieren, so wie wir es gerade gemacht haben, aber habe ich auch nicht ganz kapiert. Vielleicht hat sich was angestaut wegen dem Nahost-Thema. So. Ja. Naja. Ich weiß übrigens nicht, ob sie sich einen Gefallen tun, wenn sie sich so der Diskussion entziehen oder ob sie nicht da auch Türen zumachen. Wir haben jetzt relativ lange über sie geredet. Wir wollten es weitermachen. Ne? Ja, also ja, ich glaube, wir haben jetzt alles dazu gesagt, was wir sagen wollten. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das, dass denen das auf die Füße fällt. Also, ne, wie gesagt, ist ein Zeichen von Unsicherheit und Schwäche, wenn man Kritik einfach zensieren möchte. Sag mal, Patty, wie ging es dir eigentlich nach dem Ampel aus? Hast du geweint? Wie Christian Lindner, so fast. Deutschlands frechster Arbeitsloser. Ja, ich habe geweint. Ich habe vor allem geweint vor Lachen, wegen den ganzen geilen Memes, die entstanden sind. Also das war echt ein richtiges Fest. Ich muss aber sagen, ich habe an dem Tag irgendwie sehr gern, also es ist selten so, dass ich denke, oh, die Rede des Bundeskanzlers, die würde ich mir jetzt aber gerne angucken und so, habe ich aber gemacht. Und ich bin auf meine Kosten gekommen. Also ich fand es ein bisschen witzig. Hat Lindner nicht sogar fast geheult irgendwie bei dieser einen Zeremonie, wo er, glaube ich, dann abgesägt wurde, also auch offiziell dann? Ne? Der Kanzler wollte mich zwingen, an der Schuldenbremse festzuhalten. Irgendwie so. Wobei, glaube ich, jetzt auch rauskam, dass ja anscheinend von der FDP das jetzt auch schon seit Monaten geplant war und alles auch sehr durchinszeniert, auch sogar mit der Tränendrüse und so. Ja, und die haben das ja schon auch vorher so ein bisschen zelebriert, dass rausgeschmissen werden wollen. Haben sich da halt ausgerechnet. Das ist halt dieser ganze bürgerliche Politikzirkus. Ich meine, hier hören ja vielleicht auch Leute zu, die noch ein bisschen mehr darauf geben. Also, es ist schon auch irgendwie ein großes Schauspiel, ne? Also, es wird ja so getan, als wenn da so grundlegend andere Positionen miteinander verhandelt werden. Ja, es wird darüber gestritten, wie können wir dieses kapitalistische System verwalten. So, und da gibt es auch verschiedene Strömungen, Parteien, die von verschiedenen Kapitalfraktionen unterstützt werden. Ja? Und durchaus auch Positionen, die in Widerspruch zueinander geraten. Da wird schon auch über Strategie und Taktik der BRD gestritten. Ne? Aber letztendlich sind das ja keine grundlegenden Differenzen. So. Und gut, die sind in Konflikte geraten, weil sie sich die Fälle davon schon haben sehen, ne? Ja, die FDP hat halt gesehen in Umfragen, dass sie halt im Abkacken sind und jetzt wollte man sich nochmal irgendwie profilieren, ja, als Partei der Porsche als standfeste Stiefellecker des Kapitals. Mhm. Wird, glaube ich, auch nicht viel bringen, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, findest du da nicht ein bisschen langweilig, dir ist das egal. Könnte man ja fragen, bei so einem politischen Menschen wie dir, also könnte ich mir vorstellen, wenn so Leute, die keine Marxisten sind, das hören, dass du das sagst, dass sie erstmal irritiert sind. Ich denke, du interessierst dich so für Politik, Paddy, und wie kann dir das egal sein, die Bundestagswahl oder fast egal oder langweilig? Erklär mal, warum das so ist. Ja, also das war natürlich jetzt ein bisschen sehr polemisch ausgedrückt. Also es ist natürlich nicht egal. Also auch wenn ich sagen würde, wie du gerade, dass der Großteil oder alle bürgerlichen Parteien im Bundestag in den meisten Fragen, in den Grundfragen sich einig sind, will ich trotzdem auch nicht sagen, dass es egal ist. Also jetzt vor allem auch bei außenpolitischen Fragen, glaube ich, sieht man ja schon, dass da durchaus dann auch zu Unterschieden kommen könnte. Mhm. Aber ja, also ich meine, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt, wenn jetzt die Neuwahlen kommen, nächsten Jahr, also es deutet sich ja an, dass wahrscheinlich zu einer großen Koalition wiederkommen wird. Also wahrscheinlich. SPD und CDU, CSU. Oder selbst wenn es zu Schwarz-Grün kommt, Also okay, vielleicht hat sich irgendwas in der Außenpolitik, vielleicht wird auch die Cannabis-Legalisierung rückgängig gemacht. Das wäre auf jeden Fall ziemlich scheiße für die ganzen Kiffer unter uns. Aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt großartig ein Politikwechsel stattfinden wird. Klar, so ein Merz als Kanzler wird wahrscheinlich deutlich reaktionärere Politik machen, aber in vielerlei Hinsicht. Aber ja, ich sehe einfach nicht, dass das jetzt in den nächsten, also selbst nach den Wahlen zu ja, zu grundlegend anderen Politik, zu grundlegend anderen politischen Entscheidungen kommen wird. Oder zu irgendwelchen Brüchen oder so, also zu großen Brüchen, das glaube ich halt nicht. Und deswegen habe Naja, ich das jetzt nicht so. Ja. also jedenfalls nicht wegen der Wahl, ne? Also ist ja auch die Frage, was mit Brüchen gemeint ist, ne? Ich glaube schon, dass große Veränderungen anstehen, der internationaler Ebene, der Konflikt zwischen den USA und China, wir kommen ja gleich auch nochmal zur Trump-Wahl, ne? Der wird auf jeden Fall größer. Es gibt immer mehr Staaten des globalen Südens, die stärker werden, ne? Also die geopolitischen Konflikte steigen und da kann es vielleicht schon Unterschied machen, ob man jetzt irgendwie so einen harten Transatlantiker irgendwie an der Regierung hat oder jemanden, der das ein bisschen wegmoderieren muss. Wobei ich auch da sagen muss, da sind die Unterschiede wirklich marginal. Das sind ja alles Kriegstreiber Ja. und Es ist eher so, Imperialisten. es wird eher darum gestritten, wie viel Waffen geliefert werden sollen, ja. Also Genau. nicht ob, sondern oder ob man jetzt für Aufrüstung ist, sondern eher um die Ausmaße, sag ich mal, ne, wie weit man gehen möchte. Und natürlich kenne Aber ich Leute, ja. auch in meinem direkten Umfeld und in der Familie, für die es natürlich nicht egal ist, ob es eine Rentenkürzung gibt oder nicht. Und die für natürlich nicht egal ist, ob Bürgergeld noch weiter gesenkt oder abgeschafft wird gegen noch was Schlechteres oder ob das erstmal so bleibt. Und trotzdem soll das kein Aufruf sein, rettet das Bürgergeld, damit nicht noch was Schlechteres kommt. Also das ist nicht die Parole, unter der wir hier marschieren, ne? Und wichtig ist, finde ich, bei Bundestagswahlen immer, was alles nicht auf dem Wahlzettel steht. Ich glaube, ich habe das mal wortwörtlich in einem anderen Podcast auch schon so gesagt, bin mir sicher. Man wird ja zu seiner eigenen Kopie, wenn man so viel labert, ne? Aber Es nicht ist auf dem. einer deiner Lieblingssätze, also Ich ich habe weiß gar es nicht, was bestimmt ich auch jetzt sage. gesagt, Ich aber weiß finde doch ich gar nicht, gut. was will ich denn jetzt sagen? Ich weiß gar nicht. Naja, das fließt gar nicht zur Wahl steht, ne? Vieles steht nicht zur Wahl, genau. Also die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln, also wem die großen Konzerne und Banken gehören, die hier ja eigentlich regieren, die großen Monopole Das und wäre, glaube ich, auch ganz Lobbyisten. klar extremistisch Das steht nicht auf dem und Wahlzettel, also das kann man nicht verfassungsfeindlich. abschaffen. Man kann auch nicht abschaffen, dass Deutschland Krieg für Rohstoffe und Absatzmärkte oder strategische Positionierung dahin führt, ne? Menschen tötet und ja auch zunehmend wahrscheinlich eigene Leute, also aus diesem Land Leute in den Tod schickt. Kannst du nicht wählen. Hier wird bestimmt nicht die Abschaffung der Obdachlosigkeit auf dem Wahlzettel stehen, wie sie mit dem Sozialismus erreicht werden könnte. Bestimmt nicht billige Wohnungen. Also das steht alles nicht auf dem Wahlzettel. Insofern, welche Wahl hat man denn da eigentlich so? Ich will nicht sagen, dass es nie eine Wahl gibt, wo nichts zur Wahl steht. Also es gibt schon auch mal Unterschiede, die für manche von uns einen Unterschied machen können. Aber das sollte nie die Sphäre sein, auf die wir uns fixieren, ne? Also wichtig bleibt der außerparlamentarische Kampf und ja, wenn es dann mal irgendwie sowas wie eine Formation gäbe, die, wie Lenin sagte, das Parlament als Tribüne für den Klassenkampf nutzt oder mal ein Einzelabgeordneter was Gutes macht, dann ist das schön. Dann kann man sich überlegen, ob man das unterstützt. Kommunalpolitik gibt es ja auch manchmal so Situationen, ne, gibt es ja Beispiele für. Ja. Würde ich jetzt gar nicht so prinzipiell dran gehen, aber man muss schon sehr klar haben, wofür das gemacht ist, diese ganze Veranstaltung. Das ist eine Form der Verwaltung, eine sehr geschickte Form der Verwaltung, die die Widersprüche auch moderiert, ne? Und ja, Einhegt, ja. einhegt. So, dafür ist das Ganze da. So. Also ich bin auch nicht so ein Freund von dieser sehr ultralinken Fraktion, die sagt, Wahlboykott und bürgerliche Wahlen sind alles nur Quatsch und es ist komplett egal, wer dort irgendwie gewinnt und Kommunisten sollten sich auf gar keinen Fall an Wahlen beteiligen. Das halte ich auch für einen großen Fehler. Also Solche Gäste hatten wir auch schon hier. genau, ja, also wir haben auch dazu schon eine Folge gemacht oder auch schon so oft darüber gesprochen, aber natürlich ist auch das Parlament zum Beispiel ein Kampffeld oder eine Tribüne, wie es Lenin gesagt hat, das genutzt werden muss von Kommunisten, ne, für die Agitation und auch vielleicht auch für manche Verbesserungen, die durchaus erkämpft werden können. Aber es ist halt, es sollte halt nicht die Illusion entstehen, dass man nur über Parlamentsarbeit und Reformen im Parlament irgendwie zum Sozialismus kommen kann. Und ja, und vor allem sollte halt der Fokus eben nicht auf bürgerliche Parlamente liegen, sondern halt eben auf den Kampf außerhalb von Parlamenten, ne? Also den Betrieben, auf der Straße und So, das war wieder ein paar Sätze für unsere Freunde vom VS. Liebe Grüße. Und naja, ein weiterer Lieblingssatz von mir ist, also man muss sich einfach klar machen, dass das, was vielleicht dann, wenn es irgendeine Fraktion mal gäbe im Parlament, die Kämpfe unterstützt, die im Außen stattfinden, ne? Also draußen auf der Straße, in den Betrieben, sonst wo, dann sind diese Erfolge, die vielleicht auch parlamentarisch mal begleitet werden, keine Erfolge des Parlamentarismus, sondern ja, dann hat sich da was ausgedrückt, was da ist, ein Kräfteverhältnis. So. Also es ist nicht so, also wird klar, was ich meine. Also es ist nicht so, im Parlament wird irgendwas entschieden und deswegen ist das dann doch ein bisschen gut, sondern nein, dann die Existenz vielleicht von sowas, wenn es das mal gibt, gibt es ja gerade gar nicht, ist ein Ausdruck davon, dass es eine gewisse Kraft gibt, vielleicht irgendwie in der Gesellschaft, die auch mal einen Kampf gewinnen kann oder auch mal was durchdrücken kann. Ne? Ja. Wobei vollständig gewonnen hätte sie ja nur, wenn sie diesen ganzen, naja. Jetzt passe ich mal auf, was ich sage. und was nochmal der weitere Lieblingssatz von mir? Naja, das ist, der bürgerliche Staat ist nicht irgendein Gefäß, den man so ein bisschen mit bisschen Sozialismus irgendwie füllen kann. So, wir machen jetzt mal ein paar Reförmchen und dann sind wir schon ein bisschen sozialistischer. Nee, der hat schon eine eigene DNA, einen Gencode, den man nicht so einfach ändern kann durch so eine Wahl. Trotzdem machen wir hier keinen Wahlboykott, man kann zur Wahl gehen. Wobei ich meine, mittlerweile ist es so knapp, so unsere. Also ein paar schöne Kleinparteien treten ja gar nicht an. Ich glaube, die MLPD tritt an. Ob die SGP antritt, weiß ich nicht. DKP tritt, glaube ich, nicht an. Also da Warum ist jetzt eigentlich auch. nicht? Wegen den Unterschriften, ne? Sie sagen, Weil dass es sie. nicht zu schaffen ist. Kann ich Ah. jetzt nicht beurteilen. Ja, und die nutzen dann meistens so den Wahlkampf, die politisierte Zeit, um so auf ihre Themen aufmerksam zu machen. Also die Kräfte, die es so gibt. Ja. Die sich kommunistische Parteien nennen. Und die neuen Formationen sind ja sowieso noch nicht Parteien nach irgendwie bürgerlichem Recht. Also so viel zur Wahl. Oder haben wir da noch was zu sagen? Für wen bist du denn? Da kann ich nur meinen Lieblingssatz wiederholen. Da hast du Dazu habe recht, ich noch sorry. keine abschließende Meinung. Ja, ich finde die Vorstellung von Merz, der ist schon so ein Mr. Burns, ne? Wer die Simpsons kennt, irgendwie. Schon so Ja, ein also Bösewicht. ich muss schon sagen, dass er selbst für bürgerliche Verhältnisse schon echt, also sehr comicartig Böse ist. böse und also schon sehr schlimm ist für selbst, also Kennst im Vergleich zu du anderen. vielleicht noch das? Wirklich, Merz ist wirklich so, also die DDR hatte ja so diese Filmgesellschaft, die DEFA, wo dann in den frühen Filmen manchmal die Kapitalisten so ein bisschen sehr holzschnittartig und klischeehaft dargestellt wurde. Und wenn es die DEFA heute noch gäbe, wäre Merz wirklich so ein Typ. Das ist ein Typ, der mit einem Privatjet zur Hochzeit von Christian Lindner nach Sylt fliegt. Das ist ein Typ, der hat mal seinen Laptop verloren, ich glaube am Berliner Hauptbahnhof oder so. Und ein Obdachloser hat diesen Laptop gefunden, ihm zurückgebracht und Merz hat dem zum Dank sein Buch geschenkt, wie man erfolgreich werden kann. Solche Stories. Und es gibt so eine Ja, das Stories kann man sich aus. nicht ausdenken, sowas, Ja, ja. und Merz hat für die. Also, die Absch es war doch mal die Abschaffung der Vergewaltigung in der Ehe, wurde aber abgestimmt. Also, das war noch mal, war legal früher, in den 90er Jahren noch in Westdeutschland. Das kennt man Ja, ja noch aus Westdeutschland. So. er hat doch für BlackRock gearbeitet, ne? Für diesen Ja. großen Investment-Fonds oder für Für die BlackRock, Großbank. ja. Also er ist schon so ein bisschen so ein Klischee-Bösewicht. Wobei, ich meine, Scholz, ich meine, der hat auch hier dieser Bankenskandal und in Hamburg hier der Brechmitteleinsatz, G20, also vielleicht hat er sich Cum-Ex-Skandal. Cum-Ex-Skandal, genau. Ja, das ist hier die verkommene Elite. Jetzt fragen unsere Freunde von einer grauen Zeitschrift, ist euch eine moralische Elite lieber? Nein, ist sie uns nicht. So. Machen wir weiter. Okay, ja, als nächstes Trump-Wahl, ne? Oder dazu Wahlen müssen in wir den auf jeden USA. Fall, dazu müssen wir auf jeden Fall mal ein Wort verlieren. Hattest du gerechnet damit, dass Trump gewinnt? Also, ich habe das für sehr wahrscheinlich gehalten. Ich bin aber dann doch überrascht gewesen, wie eindeutig Trump gewonnen hat. Also, ich war jetzt nicht irgendwie übermäßig schockiert oder so. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass dann, ja, dann, dass er dann doch sehr eindeutig gewonnen hat. Ich glaub, Kamala Harris hat nicht mal eins von diesen Swing States gewonnen, die wichtig waren, ne? Also, es war schon ein ziemlicher Erdrutschsieg. Das habe ich so in dem Ausmaß nicht erwartet. Was ich doch ja, nicht mehr erstaunlich fand, aber es ist schon krass, in welchem Widerspruch zur Realität sich diese liberale Blase befunden hat. Also auch in Deutschland. So, wo man ja schon den Eindruck hatte, was anderes als Harris ist überhaupt nicht möglich. Das ist wie so ein Naturgesetz. So, nicht, dass ich mich jetzt darüber freue, dass Trump gewonnen hat. Das ist ja, ja, es gibt ja diese schöne Meme, ja, Memes erklären im Podcast ist immer richtig scheiße. Das sind ja Bilder, aber wo man so ein Kampfstand sieht mit so einer LGBTIQ-Flagge und so ein paar progressiven Symbolen, Black Lives Matters und was weiß ich, alles, womit sich die Demokraten so schützen, was ein Land im arabischen Raum vermutlich bombardiert und eins ohne diese Symbole. Und das natürlich jetzt sehr verkürzt. Na, es sind schon zwei Fraktionen kapitalistischer Politik, wobei natürlich die Trump-Fraktion schon auch nochmal innerhalb der Republikanischen Partei eine sehr spezielle Strömung ist, ne? Also, die auch relativ neu ist. Weiß nicht, was gibt es über die zu sagen? Was erwarten wir von denen? Also, es wird natürlich spannend zu sehen, inwiefern von den Sachen, die Trump zum Beispiel im Wahlkampf so von sich gegeben hat, dann auch wirklich umgesetzt werden. Also, er hat ja schon teilweise Sachen rausgehauen, die durchaus Angst machen können, ja. Also, sowas wie, dass er. Also massenhafte Abschiebungen wirklich von Migrantinnen, auch mithilfe des Militärs, oder die Verfolgung von politischen Gegnern und Kritikern und so. Ja, was dann letztlich dann wirklich umgesetzt wird, muss man dann sehen. Ich glaube, was man erwarten kann, ist, dass also in der Wirtschaftspolitik zum Beispiel, dass er eindeutig einen sehr neoliberalen Kurs fahren wird, ne? Also wie schon bei seiner letzten Amtszeit auch, also zum Beispiel sowas wie Steuergeschenke für Superreiche. Also innerhalb der USA auf jeden Fall. Ja, also Senkung von Unternehmenssteuern fürs Kapital, Deregulierungen, Privatisierungen. Auch spannend zu sehen jetzt mit Musk, der jetzt auch ein großer Fanboy geworden ist von Trump. Er soll so ein bisschen als Schattenminister irgendwie da eine Rolle spielen bei einer angeblichen Entbürokratisierung, also eigentlich nur eine Beschönigung für Sozialabbau und Staatsabbau und Privatisierung. Was in den USA ja schon ziemlich krass ist, was ja sowieso schon so ein völlig heruntergekommenes Sozialsystem ist, ne? Genau, und ich habe auch schon gesehen, dass angekündigt wurde von Vertretern, also oder von Politikern, die Trump nahestehen oder die jetzt eine Regierungsrolle spielen sollen, dass sie auch ganz klar zum Beispiel Partei ergreifen für Musk, also dass seine Interessen ganz klar jetzt da auch verteidigt werden sollen, ne? Also zum Beispiel auch innerhalb der Europäischen Union, dass da schon gedroht wurde, glaube ich, irgendwie, dass wenn da irgendwie Musks Interessen oder ja von Tesla zum Beispiel verletzt werden, dass da die USA dann irgendwie mit Konsequenzen gedroht haben und so. Also schon ein sehr spannendes Bündnis, was sich da entwickelt. Außenpolitisch, ne, gibt es, glaube ich, verschiedene Dinge zu sagen. Einmal gibt es ja von ihm diese großspurige Ankündigung, den Ukraine-Krieg zu beenden. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass aus bestimmten geopolitischen Erwägungen, die Trump hat, so dieser Flügel der Republikaner, er ist ja wahrscheinlich schon, wobei ganz berechenbar ist es auch nicht, ne, zu einem etwas schnelleren Ende kommt. Also sowas wie, naja, was die Ukraine-Fans als Diktatfrieden wahrscheinlich bezeichnen würde. Da gab's ja, ist ja schon was durchgesickert. Also so eine Einfrierung der Frontlinie, demilitarisierte Zone. Eine Zeit lang soll die Ukraine nicht in die NATO eintreten und irgendwie so eine Art eingefrorenen Waffenstillstand. Ist so ein bisschen die Frage, die Russen kommen ja gerade stark voran aus ihrer Sicht, ob das so einfach ist, wie sich das vorstellt. Aber ich glaube schon, dass es gibt ja Teile der Republikaner, die sagen, naja, eigentlich können wir auch ganz gut mit der Ideologie von Putin, ne? Und so der Hauptpfad ist eigentlich China. Also man sollte doch wieder aus diesem Konflikt aussteigen, der viel kostet und wenig bringt und die Angelegenheit der Europäer ist. Und das ist ja auch ein christliches Land und vielleicht kann man eher einen Deal machen. Das sind natürlich Konkurrenten, gar keine Frage. Das ist ja jetzt irgendwie kein Club, wo irgendwelche Kumpels unterwegs sind, auch wenn bei Trump das manchmal ein bisschen so klingt, wenn er redet irgendwie. Aber das geopolitische Langzeitinteresse ist China und dass man Ja, sich genau. darauf vorbereitet. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also selbst wenn man sagen kann, ja, okay, das wäre jetzt vielleicht positiv, wenn der Ukraine-Krieg jetzt nicht mehr so lange weitergeht, darf man das jetzt auf gar keinen Fall verwechseln mit irgendwie einem fortschrittlichen Antimilitarismus oder Pazifismus bei Trump. Also es ist einfach nur eine andere strategische Orientierung von anderen Teilen des Kapitals, der herrschenden Klasse in den USA. Genau, die sagen, der große Feind ist vor allem China und da sollte man sich auf konzentrieren. Und bei anderen Fragen aber zum Beispiel jetzt wie also im Israel, also beim Thema Israel-Palästina, weitere Eskalation. Ist Trump ja sehr, sehr eindeutig auf der Seite. Absolut. Es ist natürlich immer die Frage, wie sich das und in praktischer Politik auswirkt. Ne? Oder auch im Fall Irans ist er ja auch für einen sehr aggressiven Kurs. Ja, auf jeden Fall. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass Trump jetzt irgendwie außenpolitisch jetzt wie friedlicher wäre oder sowas. Ne? Also das ist natürlich auch. Ich meine, natürlich, es ergeben sich höchstens, sagen manche, Chancen aus einer möglichen Schwächung der NATO, wobei ich sagen würde, es würde nur stimmen, wenn es auch eine Kraft gäbe, die in diese Schwächung der NATO, wenn es die denn gibt, hineingehen könnten, also fortschrittliche Kräfte. Also es wurde ja manchmal so sogar angekündigt, er will aus der NATO austreten. Ich glaube, da pokert er, das wird er, glaube ich, nicht machen, aber er wird, glaube ich, von den Europäern verlangen, dass sie mehr zur NATO beitragen und wir tragen ja jetzt schon 2% bei, das Bruttoinlandsprodukt. Ja, und das heißt, das ist ja auch etwas bei den schärfsten Transatlantikern, die Trump ja ganz schlimm finden, weil er, wie gesagt, ja, eine andere Fraktion vertritt, ne? Also als diese klassisch transatlantische, die in Europa dann auch beliebt ist bei den herrschenden Kreisen. Aber bei der Aufrüstung sagen sie, ja, das ist ja eigentlich ganz gut, ne? Stimmt, wir haben ja auch immer gesagt, wir sollten mehr für unsere Rüstung tun. Und unter dem Denkmantel von so einem komischen pro-europäischen, ist ja sowieso dieser ganze EU-Nationalismus ja sowieso der größte Dreck. So, aber unter diesem Denkmantel wird ja gesagt, ja, wir müssen jetzt eigenständig werden als Europa, gerade Deutschland, ne? Als führende imperialistische Macht. Versucht das auch noch so emanzipatorisch zu verkaufen, so um gegen diesen rechten, reaktionären Trump sich zu behaupten, muss Europa jetzt seine Stimme erheben und aufrüsten und eigener Player werden. Und innerhalb Europas gibt es dann ja auch noch einen Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich eher gefährlicher wird. Wobei natürlich auch mal einzelne Dinge entschieden werden können, die erstmal gut sind. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob diese Mittelstreckenraketen kommen. Kann sein, dass Trump sagt, nö, das passt nicht in die Strategie oder so, ne? Also sowas ist möglich, weiß ich aber nicht. So. Ja, muss man dann sehen, ne? Ist auf jeden Fall eine sehr dynamische Entwicklung. Was man auch nicht vergessen darf, ich glaube schon, dass es auch zu einer massiven Verschlechterung kommen wird, der von Rechten für Frauen zum Beispiel, für Migrantinnen, sexuelle Minderheiten, da muss man schon mit vielen, ja, also mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, natürlich. Trotzdem würde ich immer davor warnen, das machen ja viele Liberale, daraus jetzt abzuleiten, dass es mit Harris irgendwie so viel besser geworden wäre, weil wenn du mal im, also dass du darauf jetzt nicht orientierst, du sowieso nicht, weiß ich, ne? Und die meisten Kommunisten auch nicht. Aber wenn du jetzt mal im Weltmaßstab guckst, was so auch Frauenrechte angeht und so, kann man nur sagen, die imperialistische, aggressive Politik von den Demokraten, ne, hat ja auch dazu geführt, dass zum Beispiel die Bombardierung Libyens unter Clinton als Außenministerin, glaube ich, hat dazu geführt, dass Frauenrechte da um Jahrzehnte zurückgeworfen wurden. Das ist ja auch, also wenn man mal global guckt, ne, was die Demokraten, die in ihrem Land progressiv sind, und trotzdem für die Frauen in den USA, die vorher abtreiben konnten und das jetzt irgendwie nicht mehr richtig können, ist das erstmal ein massiver Unterschied. Ja, völlig klar. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass man deswegen, dass das Kamala Harris jetzt deswegen eine bessere Alternative gewesen wäre. Vor allem auch bei der Migrationsfrage zum Beispiel hat Kamala Harris jetzt auch gegen Ende des Wahlkampfs auch sehr, also auch andere Töne angeschlagen, auch angekündigt, also mehr für Abschottung einzustehen, mehr Abschiebung und so. Und auch unter Biden gab es da ja auch, also erstmal hat das zum Beispiel diesen Mauerbau gestoppt von Trump, dann wieder weitergeführt und da gab es ja auch einen sehr harten Kurs bei der Migrationspolitik. Und Kinder in Gefängnissen an der mexikanischen Grenze gab es auch schon unter Clinton. Also das sind ja auch immer so Legenden. Unter Obama auch schon. Unter Obama auch. Also Rassismus unter Obama. Eine andere Frage, die ich sehr interessant finde, wo ich sehr unsicher bin, wie es da weitergeht, ist die ganze Frage, inwiefern unter Trump sowas wie ein autoritärer Staatsumbau stattfinden wird. Da gibt es ja auch viele, da wollte ich dich auch fragen. Viele Spekulationen. Ich habe einen Freund, der mir sogar schrieb, also meine Haltung dazu wäre irgendwie so zynisch beobachtend oder so, denn die faschistische Gefahr würde drohen. Naja, gut, ich meine, können wir jetzt, glaube ich, in der Folge nicht alles durchkauen. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber diskutiert. Das ist mir dann doch ein sehr laxer Faschismusbegriff. Aber was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass so ein reaktionärer Staatsumbau schon auch vorangetrieben wird. Wobei der natürlich auch durchaus auch von Demokraten schon vorangetrieben wurde, allerdings mit einem etwas anderem Agenda-Setting, ne? Ja, was ja schon aber eine neue Entwicklung ist, ist halt, dass diese ganze Trump-Bewegung und auch das Trump-Lager zum Beispiel, also klar, ne, es sind bürgerliche Wahlen, ich will es jetzt nicht irgendwie idealisieren oder so, aber es ist ja schon eine neue Entwicklung, wenn das Trump-Lager sagt zum Beispiel, also selbst bei einer Niederlage, ja, die Wahlen müssen gefälscht sein und eine Wahlniederlage nicht mehr akzeptiert. Und ja, es gibt ja auch dann noch dieses Project 2025, ne, dieser Plan von so einer sehr konservativen, Ja. rechtskonservativen Denkfabrik, würde ich jetzt auch nicht so wild auf Wobei ich eingehen. da mal nicht weiß, ob das dann wirklich so eins zu eins umgesetzt wird oder ob das so ein bisschen von so liberalen Journalisten auch so ein bisschen hoch. Also nicht, dass das irgendwie gar keine Rolle spielen würde, aber ob das jetzt wirklich der Trump-Plan ist, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also er hat vor 2 Jahren hat er gesagt, dass quasi die Programme oder die Pläne, die entworfen werden vom Institut, dass sie sagen, als Vorbild dienen, als Blaupause für die Politik. Aber wie gesagt, muss man dann sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie neuer Faschismus droht. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie einen Bürgerkrieg erleben werden oder sowas. Gibt's ja auch schon viele, sehr viele Schreckensszenarien. Aber ich glaube schon, dass durchaus die Gefahr besteht, dass ein gewisser rechtsautoritärer Staatsumbau stattfinden wird, aber das wird man dann sehen. Also das ist, glaube ich, gerade schwer zu sagen, ja. Ja, vielleicht so viel dazu. Ja, es gibt noch einen spannenden Punkt, aber vielleicht dazu später, wenn es dann um die Schlagzeilen Nenn mal den geht. Punkt. Ja, also die ganze Ja, Frage genau. eigentlich, warum wählen Leute Trump und wie sehen Linksliberale das, ne? Also wie deuten die das, wie analysieren sie den Erfolg Trumps und so? Da haben wir jetzt nichts dazu gesagt, aber das kommt noch gleich, wenn wir eine Schlagzeile Ja. dazu annehmen. Okay. Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal direkt zu den Schlagzeilen übergehen. Ja, Paddy, ich habe mir überlegt, Schlagzeile des Monats habe ich ja am Biertelefonat mit Leon gemacht. Und warum machen wir es nicht im regulären Biertelefonat? Deswegen, deine Schlagzeile des Monats, Paddy. Trommelwirbel. Was ist es denn bei dir? Ja, ich hab ja zwei, aber ich fange mal vielleicht mit der ersten Schlagzeile an. Und zwar ist es aus der Süddeutschen. Und das war ja am Tag der Trump-Wahl, des Trump-Siegs. Und es gab dort eine Schlagzeile, die lautete: 8 Tipps, die jetzt der Seele helfen. Die Nachrichten zur US-Wahl machen viele Menschen betroffen. Die Resilienzforschung zeigt, dass schon einfache Dinge helfen, um die Welt weniger düster zu sehen. Was man jetzt tun kann. Und das war vorneweg eine Sache. Also natürlich bin ich nicht dagegen, dass man, ja, also angesichts dieser schwierigen Zeiten, die wir leben, dass man vielleicht guckt, okay, wie kann man auch psychologisch, individuell damit irgendwie einen Umgang finden, ja, dass man da vielleicht auch nicht irgendwie Depression versinkt und Zynismus, gar keine Frage. Das will ich jetzt nicht komplett lächerlich machen. Aber ich finde, also vor allem, das ist halt so eins der ersten Sachen, die kamen bei der Süddeutschen. Für mich hat das so ein bisschen diese ganze Stimmung in der linksliberalen Bubble nochmal so auf den Punkt gebracht. Also so eine Ausweglosigkeit und Ja. Hilflos, also auch Hilflosigkeit einfach, weißt du? Also man kann sich nicht erklären. Ja, Also sie es können wird es nicht halt, verstehen. genau, sie können es nicht verstehen, wie so eine Naturgewalt, die über einen irgendwie zieht und oh, es ist so tragisch und oh, wie können die Amerikaner nur Trump wieder wählen, was sind das für böse Menschen und ich Ja. finde, also ich finde, es bringt so ein bisschen das auf den Punkt, also so diese Ja. Hilflosigkeit des Linksliberalismus im Umgang mit dem Rechtsruck und mit solchen Phänomenen wie Trump, Ja. AfD und so weiter, ne? Oder auch EU, Brexit war ja auch so eine Debatte. Also ich meine, nochmal eins vorweg, uns geht es, glaube ich, bei dem Punkt jetzt nicht um diese marxistische Psychokritik, wo es ja auch verschiedene Kritiken gibt, die man auch mal machen könnte. Ich sage das schon seit langem, aber nächstes Jahr machen wir es wirklich. Also habe ich mir wirklich fest vorgenommen, also mal eine Folge zu ja, Kritik der bürgerlichen Psychologie oder was da so fabriziert wird zu machen. Darum geht es jetzt gar nicht so sehr. Also, dass natürlich auch so ein politisches Ding dann sehr individualisiert wird. Da wäre ich übrigens auch bei dir. Natürlich sind wir auch Individuen, die mit politischen Ereignissen irgendwie zurechtkommen müssen. Und das ist auch in Ordnung, darüber nachzudenken, wie man als Individuum zurechtkommt. Ist dann auch nicht immer gleich konterrevolutionär oder so. Aber da ist ja eine linksliberale Bubble beschrieben. Was mich erstmal daran stört, ist, wie wäre es denn, wenn Harris gewonnen hätte? Wäre dann die Welt ganz großartig und toll und bunt, würden wir nicht, ich weiß nicht, wie oft verhungert ein Kind am Tag, wie viele Scheißkriege gibt es, was passiert täglich in Gaza, wie ist die USA aufgestellt, was für Rassismus und Polizeigewalt gibt es da. Also ich weiß nicht, was ich hier alles aufzählen muss an Obdachlosigkeit, Armut, Elend, Sterben an heilbaren Krankheiten, furchtbare Zustände im Kapitalismus. Das ist ja so ein bisschen so, finde ich, bei diesen Leuten. Als wenn jetzt Ben Harris die Wahl gewonnen hätte, ja, da gibt es Missstände, da gibt es vieles, an das wir arbeiten müssen. Aber mit unserer Camilla ist auch noch eine Frau und schwarz oder auch nicht, ich weiß nicht. So irgendwie, das ist so das Erste, was ja wirklich völlig absurd ist, dass diese Leute mit dem Wahlausgang dann in so eine Depression verfallen, aber den Normalzustand, sicher, wenn man über die mit einzelnen Sachen redet, ja, alles tragisch, tragisch, tragisch, aber es wird ja von unserer Camilla, wie spricht man sie aus, ist jetzt auch Kamala, egal, ja, ja. verwaltet, weil das ist so ein Zynismus über das, was der Normalzustand eigentlich ist oder so ein Ja. und da könnte ich echt kotzen. Schau mal, damit fängt schon mal an. Und dann auch so ein, also ich will ja Kinder, ich habe ja nichts gegen Kinder, ne? So, ne? Aber es ist so für erwachsene Menschen, die ja Artikel schreiben und so und sich für politische Menschen halten. Ich höre auch manchmal so, kennst du diese furchtbaren Hello America, also ganz furchtbare Pro-USA-Podcasts gibt es so, habe ich mal reingehört. Während ich wandern war dieses Jahr, bin ich wirklich diese ganzen, wie berichten eigentlich so Transatlantiker über die US-Wahlen? Kenne ich, ach so, du meinst deutsche Ja, Podcasts über die über USA? die Ach so, USA, über die USA. ich kann mir sowas nicht geben, Furcht, leider. ja, ich konnte es auch nicht lange ertragen, aber ich wollte den Schmerz spüren bei der Wanderung, ne? Über die eigene Grenze gehen und dachte ich, was kann besser Wenigstens dazu passen, als mir solche. irgendwas noch spüren, So, ja. genau. Und da gibt es Klügere, auf jeden Fall, aber. Das ist wirklich ein Politikverständnis wie so von Kindern, als wenn es wirklich so den bösen Wolf und die gute Fee gibt und keine Interessen, sondern als wenn wirklich Politik eine Frage wäre von Moral und Gut gegen guten Böse, Ideen. ja. So, das ist, ich meine, wir hatten das ein bisschen beim Krieg schon mal, auch mit Wolfgang Schmidt hatten wir das mal besprochen, das ist wirklich eine völlige Emotionalisierung und Infantilisierung von Politik. Aber worauf du, glaube ich, auch hinaus wolltest, ich kann es ja gleich mal sagen, war auch diese Hilflosigkeit in den Analysen, weil es war beim Brexit auch so. Also, ich habe auch was gegen die EU, jetzt nicht aus den gleichen Motiven wie diese rechten Brexit-Campaigner, ne, so, aber da in den Hirnen von so linksliberalen Mittelschichtswohlstandsgören, sage ich mal, oder wen auch immer, auch, oder nicht nur Gören, auch Älteren irgendwie, ist, glaube ich, der Gedanke, dass die Leute gute Gründe haben können, die EU zu hassen, weil sie einfach Ja. nicht von ihr profitieren, weil es ihnen scheiße geht in der EU, Nein, einfach gar nicht denkbar. Flo, sie hassen Kamala Harris, weil sie eine Frau ist. Das ist der einzige Genau, Grund. Oder sind einfach genau. als Rassisten. Genau. Ja, genau, sowas ist irgendwie. Also, oder dass jemand irgendwie vielleicht Hass auf diesen Staat hat, nicht weil er verirrt ist. Also die können sich das dann immer entweder nur erklären durch Brainwashing oder jemand ist quasi irgendwie psychisch krank. Wenn man die BRD Oder nicht liebt, muss man ja psychisch krank sein. Ja, So. oder dass irgendwie äußere böse Mächte die Wahlen beeinflusst haben, wie Da Russland, wird es so, übrigens ne? dafür, dass immer so Damit schnell so der richtig. Schwurbler-Vorwurf kommt heutzutage, ne? Alles irgendwie sind die da ganz schön am Schwurbeln, die Massenmedien, finde ich irgendwie. Das heißt ja immer so, sobald irgendeine Wahl sobald die Leute mal wieder falsch gewählt haben, heißt das dann immer sofort, das war Putin. Nee, ich glaube, die Leute haben schon selbst gewählt. So. Ja, oder Und ich habe auch. solche heute, ich hatte, es soll sagt du, ja. Nee, eigentlich wollte ich nur sagen, und auch nicht, weil die alle dumm sind. Also ich finde die Entscheidung, jetzt Trump zu unterstützen, natürlich finde ich die dumm. Genauso wie ich es dumm finde, Harris irgendwie zu unterstützen. So. Aber ja, so zu tun, als wenn das. Also, es kann ja gar kein Gedanke sein oder der irgendeiner materiellen Realität entspricht, weil die sich das, glaube ich, schlichtweg nicht vorstellen können, dass Leute dieses System nicht toll finden oder hiervon nicht profitieren. Für die ist das, glaube ich, so in der DNA, dass man das ja nicht ablehnen kann, dass man ja, dass es ja unmöglich ist, hier unzufrieden zu sein. Man muss es verteidigen und so. Und ja, und Ja. deswegen haben die auch, deswegen werden die auch mit ihren ganzen Scheiß-Demokratie-Förderprogrammen und ihren Blödsinn wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Das bringt nichts, weil ich glaube, also das ist völlig am Thema vorbei. Also ich will die auch gar nicht beraten, wie die ihr scheiß System retten, aber so, naja, so nicht. Ja, und vor allem aber, was ja auch krass ist zu sehen, dass Trump, das ist ja wirklich auch erschreckend, das geben jetzt Zahlen auch her, neueste Zahlen, dass Trump jetzt auch in den letzten Jahren zugelegt hat, oder jetzt bei der neuen Wahl zugelegt hat, auch bei Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, also vor allem Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, aber nicht nur bei weißen Arbeiterinnen, sondern vor allem auch bei Latinos zum Beispiel sehr stark, bei Schwarzen, Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, bei Frauen übrigens auch. Und da wurden auch zum Beispiel Leute befragt, die Trump gewählt haben. Was waren die wichtigsten Themen oder was waren die Themen, ja genau, was waren die wichtigsten Themen, die Menschen umgetrieben haben, die Trump gewählt haben? Und es waren vor allem wirtschaftliche Themen. Also, dass das Leben teurer geworden ist, die Inflation, aber auch die Angst vor den Konsequenzen aufgrund der steigenden Kriegsgefahr zum Beispiel. Und Harris hat ja diese ganzen Themen wirklich, also kaum behandelt. Es ging vor allem um Demokratie, es ging um Identitätspolitik. Ich will sagen, dass es nicht wichtig ist. Also auch das Thema Abtreibung zum Beispiel. Das sind alles wichtige Themen, die auch Das ist viele, auch vor allem nicht, das ist Frauen auch betreffen. nicht nur Identitätspolitik, also, ne? Also Genau, Abtreibung, genau. Nee, also ganz nee, klar. sorry. Ich will es damit nicht irgendwie in eine falsche Schublade stecken oder so. Aber ja, es wurde halt sehr stark auf diese Themen fokussiert. Aber die Lage der Arbeiterinnenklasse, ökonomische Themen, die wurden, ja, die wurden halt kaum behandelt. Oder auch so eine, ja, so eine Wut auf das Establishment, auf die herrschende Ordnung, die es ja in der breiten Bevölkerung gibt, also quer durch verschiedene Lager, die wurde auch nicht bedient. So, sondern es wurde alles auf Trump fokussiert. Also Trump ist der einzige, also der Böse, die einzige Gefahr für die Demokratie. Aber dass Korruption und der Einfluss von Superreichen und von Großkonzernen und von Banken auf die Politik und dass damit die Demokratie ja auch zerstört wird, also auch durch die Korruption oder durch den Einfluss auf die Demokratische Partei, das wurde natürlich nicht behandelt, ne? Also dass die Oligarchie ja Naja, das ist ja. über Trump hinausgeht. Naja, und die sind ja Teil der Oligarchie und werden ja von Ja. Milliardären anderen vielleicht unterstützt. Ich weiß nicht, Fidel Castro hat mal gesagt, ein Land, wo man Millionär sein muss, um Präsident zu werden, kann ja gar nicht demokratisch sein. So. Und ich meine, da hat er nicht mal sozialistischen Demokratiebegriff angewandt. Ich glaube, er wollte das immanent widerlegen, ne? Um mal zu zeigen, irgendwie. Und ich habe das Gefühl, die glauben sich halt, die Liberalen machen den Fehler, dass sie sich ihre eigene Propaganda glauben. So, das siehst du ja auch bei so Leuten wie Baerbock oder so Grünen. Die fahren ja, die fährt ja wirklich nach China und beschimpft dann Xi Jinping, den ich jetzt hier nicht verteidige oder so, aber als Diktator. Und weil für ihre Klientel ist das, glaube ich, toll. Die glauben ja, weil die glauben wirklich, Politik funktioniert so irgendwie. Es geht nicht um Interessen oder um Einflusssphären. Nee, es geht darum, dass sie dem moralisch empört sagt, dass er ein böser Diktator ist oder so. Und ja, und wenn du Opfer deiner eigenen Propaganda wirst, dann kommst du auch zu richtig weirden Analysen. Also ich glaube schon, dass da im Ministerium auch klügere Leute sitzen, die schon wissen, dass es um Interessen geht. So blöd ist es jetzt auch nicht. Aber Ja. das fällt mir vor allem in dieser Schreiberlingenbranche auf, dass die, vielleicht jetzt hier Sascha Lobo und seine Frau, ganz furchtbar, das ist wirklich die Vorhölle dieser Podcast, die haben wirklich so einen Podcast gemacht. Ich habe da mal reingehört, wo mir ein Warum hörst Freund, du da, warum hörst du überhaupt rein? Bist du irgendwie, hat mir jemand gesagt, stehst du auf Schmerzen? hat mir jemand gezeigt, hat mir jemand gezeigt, der noch ein bisschen masochistischer ist, was so Podcast hören manchmal angeht. Muss schon husten hier. Die waren wirklich eine halbe Stunde, ich kann es nicht fassen, haben ihre Mental Health geredet. Also ja, ein bisschen das Thema von dem Schlagzeile und keine einzige politische Erklärung. Und wie konnte Harris nicht gewinnen? Jetzt beginnt der Krieg. Wieso beginnt der jetzt? Also ich meine, der war aber vorher schon da. Naja, na gut, vielleicht Ja, so viel. und gleichzeitig gab es auch Schlagzeilen aus anderen linksliberalen US-Medien, die gingen so die Richtung, ja, Trump ist ja das, was die Amerikaner verdient hätten. Die Amerikaner sind halt alle böse Hass auf die Rassisten Bevölkerung, und ja. genau, also das findet man ja auch sehr oft wieder, also diese Arroganz auch von linksliberalen Eliten, linksliberalen, die ja oft dann auch aus der Mittelschicht kommen, dann gegenüber Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, ärmeren Teilen der Bevölkerung, dass man, ja, also letztlich ein völliger Realitätsverlust eigentlich, so. Ja, Kein deswegen. Bezug mehr zu den alltäglichen Problemen Und auch von zur Menschen aus der Empirie. Arbeit und zur Und auch, Empirie, ja. ja, genau, also die müssen sich ja mal so, dabei ist es so einfach, irgendwie, die müssten sich nur mal, ja, Sozialdaten angucken, wie die Leute leben. Vielleicht, weil wir nicht mehr so ewig Zeit haben, du hast ja noch eine Schlagzeile gefunden. Ich würde ganz kurz die mal erwähnen wollen, oder erwähnen du sie gerne, weil ich finde, die Zeitung gehört auch gewürdigt. Von der Taz meinst du jetzt? Genau. Ach so, ja, das ist ganz frisch von heute. Ja. Es gab ja die Entscheidung von Biden jetzt, also die Erlaubnis von Joe Biden sozusagen gegenüber der Ukraine jetzt auch Raketen einzusetzen, die eine deutlich größere Reichweite haben. Und die Taz hat das sehr gefeiert mit einer Schlagzeile, die lautet: Last-Minute-Flüge nach Russland. Freigabe nach 1000 Tagen Krieg. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit erlaubte US-Präsident Biden der Ukraine amerikanische Attackams-Raketen mit erhöhter Reichweite auf russisches Gebiet zu feuern und so weiter. Und Ja, ja, also genau. dazu muss man wirklich mal sagen, diese Entscheidung, die war ja, zündelt mit der Weltkriegsgefahr, ne? Das ist eine total gefährliche Entscheidung. Und dann sieht man, in welchem, das passt eigentlich zum Thema, in welchem Wahn so linksliberale Bellizisten, also Kriegstreiber mittlerweile sind, dass das für sie so eine Art Videospiel oder Spaß ist und der gute Westen muss gewinnen. Also die Taz ist wirklich eines der schlimmsten Kriegstreiberorgane geworden. Mesut Bayraktar, mit uns befreundeter Dichter, Literat, hat dazu auch mal einen sehr guten Text geschrieben. Berauschter Imperialismus heißt das, wo er die Taz in die Mangel nimmt. Also, es ist ein Artikel eigentlich, ich glaube, ursprünglich in der UZ erschienen als Gastautor. Wir haben den auch vertont, noch, also nochmal, was heißt, ja doch, vertont. Hört ihr mal an. Da wird diese ganze ekelhafte Taz-Schmiererei, anders kann ich es nicht mehr sagen. Ich meine, da kamen auch schon ukrainische oder osteuropäische Faschos, ne, die so Geschichtsumdeutung machen zu Wort. Ja, die der Meinung Das waren, ist. dass ja die Sowjetunion den Zweiten Weltkrieg begonnen hätte. Die Scheint Taz Hitler. ist wirklich mein größtes Hassorgan, weil bei Springer, die sagen wenigstens, wir sind reaktionär so. Aber ich muss sagen, ich kann außenpolitisch überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen Welt und Bild und Taz erkennen. Wirklich gar nicht mehr. Teilweise ist die Taz schlimmer, dass sie sich auch noch so progressiv ummantelt. Naja, vielleicht kann ich den Übergang machen zu einer Springer-Schlagzeile. Das könnte jetzt ein Quiz sein. War es in der Taz oder war es, also sagen wir mal, Ah, diese Richtung. wir hätten das vorher machen sollen. Scheiße, Ja, das war. schade. Ah, neues Format, neues Format. Quiz. War es die Taz oder Spiel oder Bild oder Welt? Ah, Taz das wäre oder jetzt echt. Springer? Boah, das wäre echt gut gewesen. Naja, Also egal, sagen wir beim mal nächsten so, Mal. ich hätte fast gesagt, in 5 Jahren könnte das so in der Taz stehen, aber vielleicht kann es auch schon in 2 Jahren so in der Taz stehen. Die Schlagzeile kommt wohlgemerkt nicht aus dem Stürmer, also NS-Organ. Die kommt auch nicht aus dem Völkischen Beobachter, auch NS-Organ. Nein, die Schlagzeile kommt aus der Welt. Welt-Netzreporter. Und die Schlagzeile heißt Ukraine-Krieg. Kiew in der Klemme. Irrer Russensturm bringt Ostfront ins Wanken. Ja, also das sind Schlagzeilen, die mein Opa, glaube ich, auch irgendwie damals gelesen hat in der Zeitung, Ja, wortwörtlich. da Und ist man Opa merkt, plötzlich ganz aufgeregt, wenn er ganz das liest. aufgeregt, was? Es ist noch die Zeitung von 43. Wobei ich die Großelterngeneration, die natürlich auch in einem Krieg gelitten hat, nicht wie so ein antideutscher Idiot jetzt irgendwie diffamieren möchte, aber Nee, klar, es klar. ist der, der ja wirklich der Geist des Faschismus, der aus solchen Worten weht, kann ich nicht anders sagen, also pathetisch, also es ist wirklich, Ja, ist echt denke ich mal, krank. fließt da aus allen Poren und es war anscheinend auch nie weg, es ist wieder da, so, und knüpft an eine bundesdeutsche oder auch reichsdeutsche Kontinuität an der Rhetorik und irgendwie ja auch im Inhalt, so. Ja, Ja. gut, vielleicht so viel dazu. Das waren unsere Schlagzeilen. Hat jetzt nicht so die Stimmung irgendwie erhellt, aber muss mal gesagt werden, was gesagt werden muss. Ganz genau. Gut, was haben wir noch? Ja, dann kommen wir jetzt zu den Fragen, Ja, wir haben uns ganz die schön was uns vorgenommen gestellt heute, ne? wurden. Ja, ist echt ein großes Programm heute, ja. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Soll ich mal anfangen? Fang mal an, ja. Da bist du jetzt ein bisschen durch. Gut, das erste haben wir schon beantwortet. Hier kam eine Frage. Wann Boxkampf mit Peter Decker? Ja, da müssen wir noch ein bisschen trainieren, oder? Also ich glaube, ich bin bereit, ehrlich gesagt. Ja, ja ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob Peter bereit ist, aber ich bin bereit. Nur ja, gerne. Also Peter, falls du das hörst, ja. Stell Das dich. ist, Komm nach Düsseldorf. ja, oder Oder Hamburg. ich komm nach. Wohnt er eigentlich? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwo in Baden-Württemberg. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich komme auch gerne rüber. So, jetzt kommt hier noch eine Frage. Wann endlich eine Kulturfolge mit linken Rappern? Aus dem endlich geht es so ein bisschen. Es kann natürlich sein, dass der Genosse da schon mal diese Frage gestellt hat, weil das endlich klingt so ein bisschen so, als hätten wir es mal versprochen. Ich glaube, wir haben das mal versprochen. Kann das sein? Haben wir wahrscheinlich. Es ist übrigens nicht so, dass wir es nie versucht hätten. Es gibt ja auch den einen oder anderen Star, der da nicht möchte oder so. Oder manchmal möchten wir auch nicht mehr dann irgendwann. Wir haben ja mittlerweile das Format eines Kulturstammtisches. Ich finde, da fehlen noch so ein paar Sachen. Wir haben zum Beispiel noch nichts über Filme gemacht. Wir haben, oder Serien, wir haben noch nichts über Memes gemacht. Finde ich auch wichtig, darüber mal was zu machen. Und wir haben auch noch nie was über, ja, roten Hip-Hop gemacht. Oder klassenkämpferischen Hip-Hop. Und ist ja schon eine bedeutende Ausdrucksform heute. Hat fast die Funktion, das, was früher, ja, Liedermacher waren, gibt es ja auch immer noch parallel, aber ich würde schon sagen, es hat Ja. den Rang abgelaufen, ist so ein bisschen die politische Kunst unserer Zeit auch in der Bewegung. Ja, stimmt. Sollten wir auf jeden Fall, sage ich jetzt nicht nur so daher, manchmal machen wir das ja auch, ja, sollten wir auf jeden Fall eine Folge machen, aber das meine ich ernst, finde ich tatsächlich Ja, Frage, wie lange also ist denn, ne? es wird auf jeden Fall Zeit. Ich denke, es wird auch passieren. Jetzt konkret, wir haben ja dieses Jahr schon durchgeplant. Ja, halt, dieses Jahr passiert nicht mehr, nichts Nee, Überraschendes mehr, dieses auf Jahr nicht, Anfrage. aber es wird auf jeden Fall notiert und klar, es hängt auch so ein bisschen davon ab, dann, also welche Rapper oder Rapperin dann Zeit oder Lust haben. Es gab schon Versuche von uns, da welche zu bekommen, hat bisher nicht so wirklich funktioniert aus verschiedenen Gründen, aber wir bleiben auf jeden Fall dran und fände es auch sehr spannend, da mal ja mit linken Rappern ins Gespräch zu kommen. KIZ zum Beispiel spricht nicht mit der Presse. Wir sind zwar gar nicht die Presse, aber es hat sie auch nicht überzeugt. Aber ich glaube, es sind auch Ah, andere gemeint. das wusste ich gar nicht, dass wir mit der Presse nicht Wir haben die sprechen. angefragt. Wir haben die angefragt. Die haben geantwortet. Ach, Nee. krass. Ich glaube, sie sprechen nicht gar. Es wäre vielleicht auch irgendwie möglich. Ich weiß es nicht. Naja, machen wir mal weiter. Aber wir haben auch ein paar, die uns wohlgesonnen sind, die, glaube ich, schnell kommen würden. Muss er jetzt Ja, kein, ja, ja. muss er jetzt auch kein Superstar sein oder so. Nee, Also. nee. Also, das ist auf jeden Fall alles möglich und wird auch durchaus, also ich denke schon, dass es passieren wird, aber jetzt erstmal in nächster Zeit nicht geplant. Da haben wir andere Themen oder Folgen, die jetzt erstmal auf der Liste stehen, aber ja, ist trotzdem auf der Liste. Ja, Ja, dann Paddy, gab es eine Frage zu unserer Meinung zu einem AfD-Verbot, ob wir dafür oder dagegen sind. absolut dagegen. Ich bin absolut dagegen. Warum, du Faschist? Du Faschist. Ja, da wundert man sich jetzt. Bist du nicht so linksfroh? Nein, das geht natürlich von einem völlig falschen Staatsverständnis aus. Wir haben es gerade erlebt mit dem Kompaktverbot, was ja dann noch nicht so ganz durchgesetzt worden ist. Naja, ich wiederhole mich da. Der bürgerliche Staat ist nicht irgendwie eine neutrale Instanz, die das Ganze hier irgendwie moderiert. So. Und dann gibt es dann die Linken und dann gibt es die Rechten. Aber eigentlich ist es schon eine gute Sache. Und dann soll der Staat doch mal bitte die Rechten verbieten, damit wir Liberalen und Linken jetzt irgendwie gut weiter streiten können und vielleicht uns einmal durchsetzen können. Nee, nee, man muss sich wirklich klar machen, und so war es historisch auch immer, dass alle Machtinstrumente, die man diesem bürgerlichen Staat in die Hand gibt, also Verbotsinstrumente, ne, Argumentationen und so weiter, die dazu dienen, Parteien zu verbieten oder Zeitungen zu verbieten oder ja, auch mehr Rechte für die Polizei auf Demonstrationen gegen Rechte oder so, ne? Was dann immer argumentiert wird. Oder Berufsverbote. Haben wir übrigens Folgen zugemacht. KPD-Verbot, Berufsverbote für Linke in den 70ern. Hört mal rein. Alle Instrumente, die man in die Hand gibt, unter dem Deckmantel, sage ich mal, gegen rechts, die werden sie auch gegen uns anwenden. So. Und ich bin dagegen, den Staat zu bewaffnen mit Mitteln und Argumenten, die uns trifft. Weil der Staat ist nicht neutral. Und der wird viel eher seine Mittel gegen uns anwenden. Das war historisch immer so. Ich weiß nicht, es gab damals die Berufsverbote. Wie gesagt, hört die Folge wirklich. Da hieß es auch, ja, das ist gegen Rechtsextreme und gegen Linke. Nun, man denke auch stärker damals, wurde aber zu über 90% gegen Linke angewandt. Also merke, wenn der bürgerliche Staat sagt, es gibt einen Kampf gegen Extremismus, dann trifft es vor allem Linke. Genau. Genau, so kann man es zusammenfassen. Ich will es mir aber nicht zu einfach machen. Gibt es vielleicht, ich meine, da sind also das Linksliberale, das sagen, ja, das verstehe ich. Die denken ja, das sind super Veranstaltungen, die wird irgendwie gestört von den Rechten hier und die muss man verbieten. Dann sind wir wieder eine super Veranstaltung, ne? So, irgendwie, das ist natürlich Quatsch, aber es gibt ja auch durchaus ernstzunehmende Antifaschisten, die das fordern. Also gibt es vielleicht auch doch Argumente dafür. Es gibt dieses Argument, das ist ja auch nicht ganz falsch, dass man sagt, ja, okay, es mag sein, dass man damit jetzt nicht dem Problem komplett Herr wird, aber dass man erstmal durch ein Verbot der AfD zumindest kurz- und mittelfristig die Rechte schwächt, ja, oder ein Teil der extremen Rechten schwächt, weil ja durchaus dann Ressourcen wegfallen, Infrastruktur, erstmal auch vielleicht eine gewisse Bühne in Parlamenten und so. Das mag vielleicht erstmal stimmen, ja, also das würde ich durchaus gelten lassen so, aber also zum einen, das wollte ich auch gerade noch mal sagen, es ist wieder, finde ich, auch ein Ausdruck von einer gewissen Hilflosigkeit, wenn man sagt, wir Der Staat bekämpfen soll das den machen. Rechtsruck. Ja. Ja, also das sowieso, also schon was du gesagt hast, es ist vollkommen wahnsinnig und gefährlich, vor allem als Linke, als Kommunistinnen an den bürgerlichen Staat zu appellieren, dass er gegen Rechte vorgehen soll, weil er ja auch vor allem uns bekämpfen wird. Aber es ist halt auch allgemein einfach oft ein Ausdruck, vor allem bei Linksliberalen, von Hilflosigkeit, weil man halt keine anderen Antworten hat, außer Repression, außer Verbot. Aber die Menschen, die die AfD gewählt haben, oder auch die Wut über viele Ungerechtigkeiten auf die Politik und so weiter, die den Nährboden bildet für den Erfolg der AfD, das wird ja nicht verschwinden. Und auch die Rechten werden nicht verschwinden. Sie werden sich umorientieren, sie werden neue Strukturen aufbauen, ne? Und vor allem ist das Problem ja auch, das darf man auch nicht vergessen, dass die große Gefahr besteht, dass mit einem Verbot der AfD, die AfD oder auch die extreme Rechte sich als Märtyrer dann inszenieren kann, ja, sich dann irgendwie inszenieren kann als die wahren Widerständler gegen das System und gegen den Staat. Und wenn dann Linke Hand in Hand mit dem Staat dann quasi sowas fordern, werden sie ganz schnell dann auch irgendwie wahrgenommen als Teil des Establishments und als System, als systemstabilisierende Kräfte. Aber vor allem ist es halt, finde ich, oft ein Ausdruck von Hilflosigkeit, weil man einfach keine anderen Antworten hat. Ja, also man, vor allem bei Linksliberalen gibt's ja keine wirkliche Analyse, sondern es wird ja schon, wie wir vorhin gesagt haben, oft sehr moralisch argumentiert, darauf reduziert, dass die Menschen ja einfach alle nur böse und dumme Nazis sind und alle einfach nur moralisch verkommen. Und in diesem Weltbild ist natürlich klar, dass man dann zu solchen Überlegungen kommt, aber es ist natürlich politisch und strategisch einfach kompletter Bullshit und überhaupt nicht hilfreich. Ja, ich finde, ich meine, kommunistische Parteien haben ja in den Nachkriegsjahren schon noch gefordert, dass man sowas wie Wiederbetätigung, NPD oder so verbietet. Ich muss aber sagen, dass diese Forderungen, die auch alte Antifaschisten, ich meine, wir hatten Esther Bejarano im Podcast und die war, glaube ich, auch mal von NPD verboten, ne? Und viele aus der VVN, der historischen, noch deutlich kommunistischeren VVN, so auch in der DKP oder bei anderen. Ich glaube, MLP hat fordert sowas teilweise auch, Verbot von faschistischen Organisationen, denen ich jetzt nicht unterstellen würde, dass sie den bürgerlichen Staat jetzt für was total Tolles halten oder so. Also würde ich tatsächlich nicht machen. Das war aber aus meiner Sicht in den 50er, 60er, 70ern, sich aufs Potsdamer Abkommen zu berufen, wo wir noch einen Ostblock hatten und auch noch Besatzungsmächte und die Personen auch physisch noch lebten, vielleicht, und auch eine stärkere Arbeiterbewegung, vielleicht auch noch ein bisschen andere Forderungen. Ich würde es, glaube ich, auch damals schon falsch finden, so im Rückblick, ne? So solche Forderungen. Aber es ist schon noch mal ein bisschen was anderes als heute bei der steigenden Repression. Ich meine, wer wird denn jetzt gerade verboten? Die Palästina-Bewegung. Also, wo wenn wir die Polizei jetzt ausstatten, um gegen Demos gegen rechts vorzugehen, ich meine, das hat jetzt keiner gesagt oder so, ja, wer kriegt denn auf die Fresse? In erster Linie die Jugendlichen an der Sonnenallee oder ja auch hier auf den Straßen für Palästina, die ganzen Aktionen. Da sieht man ja, so, also vor allem jetzt gerade. Man sieht ja vor allem auch, wie perfide jetzt der Kampf gegen Antisemitismus missbraucht wird, um vor allem gegen Linke vorzugehen, genau. Und gegen palästinensolidarische Kräfte, ne? Genau. Es geht sehr, sehr schnell, ja, was wir gerade schon gesagt haben, dass das... Und das ist also eine Staatsantifa. Ich habe gerade gehört, in Düsseldorf soll ein führender Antideutscher irgendwie Antisemitismusbeauftragter geworden sein an der, wie heißt die Universität? Heinrich Heine, glaube ich, ne? Ja, oder ja. Wo, das ist krass. Und sowas hast du viel in den Institutionen. Und aus der Ecke kommt sowas ja auch sehr stark. Also so eine Staatsantifa, die aber eigentlich Linke hast. Ja. Na gut. Was haben wir noch? Achso, ich empfehle dazu übrigens auch Fabian Lehr, die Volksverpetzer-Linke. Hört mal rein. Also nicht unser Podcast, sondern der von unserem Freund Fabian. Ja. Passt so ein bisschen zum Thema. So, eine Genossin, die glaube ich auch aus Hamburg kommt, schreibt, wird Jean-Philipp Kindler jemals wieder auf die Beine kommen nach dieser Flut an Hass und Hetze? Also nach unserem Podcast und dem, was ich habe heute von Nadim von 90:1 was gesehen. Also das ist, wird schwer für ihn. Ja, ich glaube, der Arme wird sich davon nie wieder erholen. Nee, auf jeden Fall. Rest in peace. Gut. Dann haben wir noch Fragen auf YouTube bekommen. Ja, Paddy, willst du? Ja, und zwar war die Frage, wann ein Part 2 erscheint zum Thema, ist China sozialistisch? Und ja, da haben wir jetzt erstmal nichts Konkretes geplant, aber das ist auf jeden Fall, also das haben wir auf jeden Fall vor, die Debatte nochmal weiterzuführen. Weil uns ja auch klar ist, dass, ja, also die Folge ist zwar, die wir jetzt hatten, die Debatte ist zwar relativ umfangreich, aber selbst in diesen über 2 Stunden, die wir hatten, konnten nicht alle Aspekte umfangreich diskutiert werden. Und auch die Debatte wird uns ja weiter verfolgen, weil sie ja weiter relevant bleibt. Deswegen wird auf jeden Fall noch was kommen, aber ja, wir haben jetzt erstmal nichts Konkretes geplant. Wir suchen da noch immer nach den geeigneten Leuten und Schwerpunkten auch thematisch. Ne? Ja, wir haben uns schon überlegt, das ist ja, dass man diese Frage China, auch unabhängig von der Frage sozialistisch, kapitalistisch, was anderes, wie hieß ja die Folge, in verschiedenen Aspekten, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, auf jeden Fall sich also dem mehr zu nähern und auch verschiedene Analysen, Perspektiven da einzuholen, also aus marxistischer Sicht, da kommt auf jeden Fall noch was. Ja, genau, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, eure Sex- und Finanztipps und was ist euer Lieblingsbier? Also, zu Sextipps kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall die Kommunistenkneipe beim Sex anzulassen. Ganz wichtig. Finanztipps, Naja, wir sind Podcast. Falsche man kann Frage. uns finanziell unterstützen. Ja. Und vielleicht, Am Ende wenn wir jeder mal ganz Folge. groß rauskommen, dann gibt es vielleicht ja auch sowas wie ein Dankeschön. Am Ende jeder Folge kommt immer so eine richtig, ja, ich würde schon sagen, schon auch erotisierende Musik, wo Paddy nur mit so einer leicht rauen Stimme dazu aufruft, uns finanziell zu unterstützen. Ich habe vorher extra 30 Kippen geraucht, Oh, damit es ist dieser wirklich, also es ist wirklich, ich bin jedes Mal rauchige, begeistert. erotische Wir haben uns übrigens mal Klang aus mir vorgenommen, das. rauskommt. Sorry, wir haben uns übrigens mal vorgenommen, das zusammen neu einzusprechen, aber eigentlich will ich das gar nicht mehr ändern. Ich finde das richtig gut. Ja, ich finde, dass ich sehr oft sage, aber ich bin Ja. insgesamt auch sehr zufrieden. Ich glaube, wir können es erstmal Ist so lassen. real. Euer Lieblingsbier. Da dachte ich gerade, jetzt könnte ich eine Anspielung für die Älteren machen. Leute, so Mitte 30 könnten das noch verstehen. Ja, ich lasse es. So einfach. Welches Bier trinkst du heute, Manuel? Wer kennt noch die Harald-Schmidt-Show von früher? Ja, nur alte Okay. Leute. Ja, du nicht, Okay. Paddy, du bist zu jung. Doch, ich kenne die Show, aber ich kenne den Jock leider nicht. Tut mir leid. Ja. Ja, alter Harald Mann. Schmidt hat sich auch irgendwie komisch entwickelt. Naja, anderes Thema. Ja, mein Lieblingsbier ganz schnell. Ein polnisches regionales Bier, was wahrscheinlich nicht so bekannt ist. Nennt sich Special. Sehr, sehr geil. Ansonsten ein deutsches Bier. Flensburger Pils, finde ich gut. Ach echt? Flens? Ja. Ja, das ploppt so schön, ne? Ist ja hier im Ja. Norden sehr beliebt. Ich mag die Fläschchen, ja, und auch den Ich bin Geschmack. mittlerweile, obwohl ich Hamburger bin, eher so für Helles. Habe ich lange nicht getrunken, aber ich trinke wirklich gern so, ja, keine Ahnung, jetzt keine Werbung, aber Chiemsee oder sowas oder Münchner Hell oder so ein Kram. Finde ich wirklich geil. Mag ich gerne. Ja. Ja, jetzt haben wir das auch geklärt. Ja, auch wichtiges Sehr, sehr Thema, muss mal bedeutsam. angesprochen werden. Ja, Paddy, jetzt haben wir überlegt, ob wir auf diese Frage jetzt echt eingehen wollen oder nicht. Wir haben davor im Vorgespräch schon gesagt, boah, keinen Bock mehr, wirklich. Ja, es scheint ja die Gemüter von sehr vielen Zuhörerinnen immer wieder zu erhitzen. Allein schon, dass das Zuhörerinnen sage, ist wahrscheinlich schon, wird wieder dafür sorgen, dass wir wütende Kommentare bekommen. Ja. Ja, also da erstmal die Art und Weise, naja, okay, ist okay. Warum verwendet ihr die Sprache der herrschenden Klasse? Sagt jemand provokativ. Denkt wieder, wir, die herrschende Klasse, Frechheit. Ich glaube, darum, das sollte die Reaktion sein von uns dann. Ne? Naja, haben wir nachgefragt, was meinst du? Und dann antwortet die Person, also es bezieht sich darauf, dass wir wohl manchmal Kommunistinnenkneipe schreiben oder Kommunistinnen schreiben oder manchmal halt gendern mit diesem Doppelpunkt. Und soll ich das jetzt vorlesen? Nein, nein, nein. Also Nee. ich glaube, das Dauert zu lange, ne? ja, ich glaube, das reicht schon als Zusammenfassung. Also die Kritik ist, dass er sagt irgendwie, naja, das Gendern oder auch die Sprache, diese Sprachregeln, das kommt ja schon aus einer, naja, neoliberalen Ideologie von Seiten der herrschenden Klasse. Und ja, damit würde man eine falsche bürgerliche Ideologie sozusagen in die kommunistische Bewegung reintransportieren. So verstehe ich das irgendwie. Ja, Und und das andere Argument ist ja auch, dass man sich damit von der Arbeiterklasse entfremden würde, weil ja. sie ja so nicht sprechen würden. Das ist aber das andere Argument. Also erstmal verweise ich auf unsere Folge Neoliberale Ideologien, wo wir tatsächlich, weil wir sind gar nicht der Meinung, dass es sowas nicht gibt, ne? Also, dass das natürlich auch in woken Ideologien oder in scheinbar progressiv daherkommenden, ja, auch identitätspolitischen, ja, Strömungen oder auch manchmal in Sprachregelungen, in der Überbetonung dessen so, dass da schon auch bürgerliche Ideologie drin steckt und dass die in der Tat dafür da ist, abzulenken und dass damit auch sicher vernünftige Strukturen zerstört werden und dass die Debatte völlig überbetont wird. So. Es ist noch ein bisschen komplizierter. Da wären wir schon dabei. Es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie gar nicht sehen. Ist aber auch ein bisschen so ein alter Hut mittlerweile. Ich habe das Gefühl, das diskutieren wir seit Jahren und wir sind jetzt nicht so, glaube ich, verdächtig, jetzt irgendwie die super Wokies zu sein, die irgendwie jetzt Ja. jeden aus dem Plenum schmeißen, der nicht vegan ist und nicht irgendwie fünf Geschlechternamen angibt oder so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das ist, wofür die Kommunistenkneipe bekannt ist. Aber jetzt darfst du predigen. Ja, ich selbst kann das irgendwie nicht mehr hören, das Thema. Also egal von welcher Seite, ob jetzt von Linksliberalen oder von rechten Boomern, also mittlerweile bin ich einfach noch genervt, wenn das Thema aufkommt. Ich selber bin jetzt irgendwie kein großer Feind vom Gendern, also ich halte das schon erstmal für sinnvoll, aber ich würde auch gleichzeitig sagen, es ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich dem so viel Nerven und Kraft widmen würde, ne? Also ich mache das so, würde ich sagen. Ich halte es schon durchaus für sinnvoll. Aber gleichzeitig finde ich, dass dem viel zu viel, ja, Aufmerksamkeit einfach gewidmet wird. So, und ja, ich finde, es gibt auch viel wichtigere Themen, über die man sich aufregen sollte oder über die man reden sollte, als jetzt darüber, ob man jetzt Sternchen benutzt oder ne, ob man jetzt eine gendergerechte Sprache benutzt. Und vor allem finde ich es lächerlich, wenn dann Leute schreiben, sie hören so einen Podcast nicht oder auch andere Podcasts nicht, weil gegendert wird. So, das halte ich für, ich weiß nicht, halte ich für extrem kindisch. Genau auch die andere Gegenseite, wenn Leute jetzt irgendwie sagen würden, dass sie uns nicht hören, weil wir vielleicht zu wenig gendern oder sowas, ne? Aber Ja, allgemein, und wir haben auch aber schon mal so Nachrichten bekommen, warum nennt ihr euch nicht Kommunistinnen in Kneipe? Da habe ich gedacht, ja, klingt halt jetzt auch nicht so, klingt halt auch scheiße, ne? Und ich glaube, Ann-Sophie wäre, glaube ich, auch nicht dafür. Ja, okay. ja. Genau, also auch wir haben da vielleicht in der Redaktion verschiedene, also nicht komplett andere Meinungen, aber vielleicht Nuancen, andere Positionen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin mittlerweile nur noch genervt und ja, wenn das Thema aufkommt, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht mehr hören. Und ich habe das Gefühl, dass auch mittlerweile vor allem Rechte und Konservative diese ganzen Kulturkampfthemen immer wieder, und dazu gehört auch das Gendern, immer wieder ganz gut auf die Agenda bringen und damit von wirklich wichtigen Themen ablenken, über die wir eher reden sollten. Und Man muss natürlich andererseits sagen, dass es auch, da geht es vielleicht nicht um Gendern, aber dass die Identitätspolitik natürlich es auch geschafft hat, umgekehrt, ne? Also ja, in vernünftige Bewegungen, also negativen Einfluss zu entfalten und Leute auszuschließen, die eben nicht gendern oder eben sich nicht an so bestimmte Spielregeln halten, so, ne? Das gab es natürlich auch. Aber insgesamt würd ich auch sagen, ja. Ich finde, sich die Mühe zu machen, also Folgen von uns zu hören. Wir machen wirklich Sachen zum KPD-Verbot, Blockierung von Waffenlieferungen in Genua, zu Gewerkschaften, zum Krieg. So. Und dann sieht man den Podcast und dann sieht man, aha, da steht irgendwo Kommunistinnen oder irgendwie so. Da schreibe ich jetzt irgendwie einen super langen Kommentar und reg mich auf und sage, ich höre euch nicht mehr. Dann denke ich schon, ja, irgendwie. Ja, und umgekehrt genauso. So. Ich will jetzt übrigens gar nicht so ein hier einen auf Equi-Position machen. Ich glaube schon, dass es einen sehr negativen Einfluss gibt von ja, bestimmten Ideologien und auch in so einer Sprachpolitik. Aber ich würde dem auch nicht so viel Raum geben und ich finde es auch erstmal okay, wenn man das macht und ich kritisiere dann auch niemanden dafür und man will ja auch ein bisschen anschlussfähig bleiben im Diskurs, ne? Und ja, nicht erstmal eine halbe Stunde irgendeine Sprachdebatte führen. Ja. So. Ja, grundsätzlich finde ich aber den Punkt berechtigt zu sagen, also Sprache ist durchaus wichtig, vor allem auch in der Kommunikation mit Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, dass man darauf achtet, niemanden auszuschließen, ja, mit bestimmten auch vielleicht akademischen Formulierungen oder mit Begriffen oder Abkürzungen, die einfach niemand versteht, außerhalb der eigenen linken Blase. Also da sensibel dafür zu sein, dass es auch Menschen ausschließen kann, das finde ich erstmal wichtig. Ja, aber ich finde, wie gesagt, also mich nervt es einfach mittlerweile nur noch. Eigentlich habe ich da auch schon keinen Bock mehr darüber zu reden. Also ich glaube, da Ist wird auch schon schon. alles zu gesagt, ja. Ja, okay. Jetzt habe ich noch einen Punkt vergessen. Ja, ach so, vielleicht noch der Punkt mit irgendwie, da würde man sich von der Arbeiterklasse entfernen. Also, man kann das ja falsch finden, ne? So, da gibt es ja auch Gründe für so. Aber es ist auch ein sehr merkwürdiges Bild von der Klasse. Als so eine komische Menge von ja, muskulösen Männern im Blaumann, wo keiner Vegetarier ist und niemand auch gendert. Ich kenne auch wirklich Leute, die nicht aus der linken Szene kommen und so eine Konsumkritik vertreten, ne? Also nur so Fairtrade einkaufen, zu deren Nachteil des Geldbeutels oder relativ oder sowas machen, wo sie es können, sagen wir mal so. Die Ideologie finde ich trotzdem bescheuert, finde ich bei denen genauso bescheuert. So, aber es ist nicht so, dass das da nicht vorkommt oder dass da nicht gegendert wird oder dass da nicht irgendwie auch. Weiß ich nicht, bestimmte Dinge vorhanden sind. Sicher nicht so Verrücktheiten wie in so manchen Unigruppen oder so. Also da gibt es natürlich schon verrückte Blüten, ne? So, aber das Gendern ist doch auch was, ja, was weiter verbreitet ist, das Argument, dass jetzt kein Arbeiter so reden will, finde ich als Argument erstmal auch nicht so ganz schlüssig. So. Ja. Und falsch finden kann man es trotzdem oder richtig. So, aber wie gesagt, wer sich ausführlich mit den darüberliegenden Ideologien, und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie nur die Sprachregelung, auseinandersetzen, wir können ja nochmal die Folge hören. Wir haben uns dem kritisch gewidmet, ne, und auch mit den Gegenargumenten befasst und das auch abgegrenzt gegen so einen, naja, ich sag mal, linkskonservativen Kulturkampf. Ja. Oder auch konservativen Kulturkampf. Ja. Boah, so viel dazu, ne? Ja, ich glaube, da das reicht dazu So. erstmal. So. Ja, Pedi. Ich würde mal sagen, war mal wieder nett mit dir. Hab mich auch sehr gefreut. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen mehr zusammen. Demnächst kommt zum Beispiel eine Folge zum Thema Krieg und Frieden. Mal eine ganz kleine Kategorie jetzt hier zu droppen. Eingeladen haben wir Inka Solti und Rainer Braun. Ja. Inka Solti, bekannter Sozialwissenschaftler, Rainer Braun, Urgestein der Friedensbewegung, wo wir ja über den Kampf für den Frieden und wie Kommunisten ihn führen sollten oder für, wie vielleicht auch nicht. Und was sind eigentlich die entscheidenden Fragen da reden wollen. Und ja, kommt noch diverse andere Sachen. Was kommt noch, was zu Gewerkschaften kommt? Ja, also zum Streikrecht, glaube ich, ne? Zum Streikrecht, ja. Warte, was denn noch? Ich habe jetzt erstmal gerade sonst nichts am Kopf, ehrlich gesagt. Nein, wir machen noch eine Jahresabschlussfolge mit allen. Ja, das natürlich immer, ne? Das Traditionell, wird gut. ja. Ja, genau. Gut. Also immer schön die Dialektik von Reform und Revolution im Auge behalten. Und wir, ja, wünschen euch was. Prost. Macht's gut. Prost, liebe Kneipengenossinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und jetzt könnt ihr gleich Pattys sexy Stimme lauschen. Arr. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig, für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.